fließt. Dein Leben, oh, das Leben Gottes fließt. Das Leben Gottes fließt hier im Raum. Halleluja. Und in 2. Könige 13, Vers 20 ist die Rede vom Propheten Elisa, und da heißt es: Und Elisa starb und man begrub ihn. Und es kamen moabitische Räuberscharen ins Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, da sahen sie die Räuberschar. Und sie warfen den Mann in das Grab Elisas und flohen. Als aber der Mann da hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und stellte sich auf seine Füße. Halleluja. Auferstehungsherrlichkeit in den Knochen von Elisa. Ein Prophet des alten Bundes. 2. Korinther 3 sagt, die Herrlichkeit des neuen Bundes ist noch viel größer als die Herrlichkeit des alten Bundes. Jesus wurde auferweckt aus den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters. Es ist Auferstehungsherrlichkeit. Heute Morgen hier ist Auferstehungsherrlichkeit in diesem Raum. Weißt du, und alles, was es braucht. Irina hatte gerade den Eindruck gehabt, dass einige hier sind und die haben so dieses Konzept noch ein Stück weit, dass du dich hineinarbeiten willst in die Herrlichkeit Gottes. Du willst dich hineinarbeiten durch irgendwelche geistlichen Übungen oder so etwas. Aber weißt du, alles, was es braucht, ist, dass du in oder dass du dich in die Herrlichkeit hineinfallen lässt. Amen. So wie sie damals diese Leiche in das Grab des Elisa hineinfallen ließen. Und in dem Moment, wo diese Leiche die Gebeine des Elisa, die Auferstehungsherrlichkeit berührt hat, in dem Moment wurde er lebendig. So ist heute Morgen hier Auferstehungsherrlichkeit in diesem Raum. Und alles, was es braucht, ist, dass du dich hineinfallen lässt. Alles, was es braucht, ist, dass du einen Moment des Kontaktes mit dieser Auferstehungsherrlichkeit hast. Oh, Shirando Kosiala Lamasondo Rororo. Shiramando Rorara. Hier ist größere Herrlichkeit als bei Elisa. Es ist die Herrlichkeit des neuen Bundes. Es ist die Herrlichkeit, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Nichts ist unmöglich in dem Moment, wo du diese Herrlichkeit nur einen Moment berührst. Einen Moment. Also halt ihm einfach dein Leben hin. Halt ihm deinen Hunger hin. Halt ihm deine Not hin. Halt ihm deine Schmerzen hin. Halt ihm deine Krankheit hin, was auch immer es ist. Halt es ihm hin. Und ein Moment der Berührung seiner Herrlichkeit. Und alles ist anders. Ein Moment. Und aus Tod wird Leben. Ein Moment der Berührung mit der Herrlichkeit. Und aus Krankheit wird Gesundheit. Aus Verwirrung wird Klarheit. Aus Angst wird Frieden. Aus Depression wird Freude. Ein Moment in der Herrlichkeit. Komm, lass uns mal unsere Hände ausstrecken in diese Herrlichkeit hinein. Oh, oh, lass uns nochmal singen. We worship you. Oh, oh. Einige fallen in die Auferstehungsherrlichkeit hinein, gerade jetzt. Einige fallen auf die Auferstehungsherrlichkeit, gerade jetzt. Oh, Halleluja. Ich glaube, dass jemand hier ist. Du hast ein Kind und du machst dir Sorgen in Bezug auf die schulische Situation deines Kindes. Gerade jetzt möchte der Vater dich hineinfallen lassen in seine Auferstehungsherrlichkeit. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell nach vorne. Oh, jemand anderes, das soll auf Rea, komm mal ganz kurz her. Rea, gib mal kurz das Wort weiter, das du hattest. Halleluja. Das du hattest. Halleluja, das ist eine andere Familie, Situation. Die von weiter weg kommt und diese Familie hatte ganz viele Wunder am Gepäck, an Erwartung. Die Erwartungshaltung ist gut und die möchte Gott auch berühren. Und ich habe gesehen, dass diese Familie Versöhnung innerhalb der Familie braucht und Versöhnung in dem Freundeskreis oder in der Familie. Mhm. Und Gott möchte das wieder komplett wiederherstellen. Also ihr geht Halleluja. Anders raus, als ihr reingekommen seid. Amen, Amen. Wenn diese Familie da ist, du bist von weiter her, dann komm einfach auch, ihr seid von weiter her, kommt einfach auch nach vorne. Halleluja, jemand anders habe ich gesehen, da ist es so, du bist wie depressiv entmutigt, du bist wie unter was drunter und zwar wegen deiner Beziehungssituation. Das ist so, wie wenn du sagst, es ändert sich nichts, da ändert sich nichts, nichts geht mehr. Und es ist so, dass es dich schon total runtergebracht hat. Die Freude ist weg, der Friede ist auch oft weg. Und Gott möchte einfach ganz neu in deine Herrlichkeit hinein, in dein Leben hineinkommen mit seiner Herrlichkeit. Wenn dich das betrifft, dann komm einfach auch ganz schnell nach vorne. Gott möchte dich berühren. Halleluja. Da ist diese Auferstehungsherrlichkeit. Da ist diese Auferstehungsherrlichkeit. Oh, da ist diese Auferstehungsherrlichkeit. Du bist wegen deiner Tochter gekommen, oder? Bitte? Sind Zwillinge sogar. Okay, beides Mädchen, oder? Jungs, beides Jungs. Okay, und jetzt diese schulische Situation, die dir Sorgen macht. Ja, genau, das ist für dich. Halleluja. Komm näher. Weißt du, das andere betrifft dich auch. Okay, gut, dann nimmst du beides. Halleluja, nimmst du komplett. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Weißt du, stell dir einfach vor, weißt du, so wie dieser Tote in die Grube gefallen ist, wo die Herrlichkeit in den Gebeinen von Elisa war, so fällst du gerade jetzt auf die Herrlichkeit Gottes, in die Herrlichkeit Gottes hinein. Weißt du, und in dem Moment wird alles andere, Sorgen, Ängste weichen, Verwirrung weich, Klarheit kommt in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Welches ist die Familie, die gekommen ist, die Familie von weiter her? Ja, okay. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für deine Liebe, die in diese Familie kommt. Ja. Gerade jetzt mit deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr, dass sie alle gemeinsam gerade jetzt in diese Herrlichkeit hineinfallen, Herr. Dass Liebe kommt, dass Versöhnung kommt, dass neue Hoffnung kommt, neue Klarheit kommt, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Wegen was bist du gekommen? Danke, Vater. Okay. Wegen was seid ihr gekommen? Auf welches Wort habt ihr reagiert? Familie. Okay, komm einfach nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, yes. Da ist die Herrlichkeit Gottes. Oh, weißt du, du fällst hinein in diese Herrlichkeit Gottes. Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Komm her. Halleluja. Du fällst hinein in diese Herrlichkeit Gottes. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, wegen was seid ihr gekommen? Auch Familie. Kommt einfach hier rüber. Halleluja. Danke, Jesus. Wer ist wegen diesem Beziehungsproblem gekommen, wo Entmutigung ist? Okay, oh, das sind einige. Okay, kommt einfach nach vorne, bei dir ist die Familie. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deine Herrlichkeit. Ihr anderen im Raum, streckt euch einfach aus. Oh, da ist Auferstehungsherrlichkeit auch für deine Situation. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Oh, und Friede kommt. Friede kommt. Oh, Friede kommt. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, oh, oh. Danke, Vater. Danke, Vater, dass jedes Joch von Depression sich hebt, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Vater, dass jedes Joch von Entmutigung sich hebt. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Herr, dass du einen Weg hast, Herr, wo es keinen Weg gab, Herr. Danke, Herr, eine Berührung in deiner Herrlichkeit, Herr. Und alles ist verändert, Herr. Eine Berührung in deiner Herrlichkeit. Und alles ist verändert. Oh, alles ist verändert. Alles ist verändert. Oh, alles ist verändert. Oh, alles ist verändert. Oh, alles ist verändert. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Neue Hoffnung, Herr. Neuer Glaube, neue Gewissheit, Herr. Du hast einen guten Plan, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und du hast eine Bewegungseinschränkung in deinem Körper, entweder durch eine Operation oder durch Metall, auch das in deinem Körper ist. Und es ist so, dass die Ärzte im Prinzip gesagt haben, dass sich da nicht mehr viel dran ändern lässt, weil dass du damit leben musst. Aber heute Morgen soll dein Körper auf die Auferstehungsherrlichkeit von Jesus fallen. Wenn dich das betrifft, komm ganz schnell nach vorne. Wie gesagt, okay, was ist es bei dir? Dein linkes Bein wird so langsam lahm und es braucht eine Operation, oder wie? Nee. Sie haben gesagt, ist nichts mehr zu machen. Ist nichts mehr zu machen, okay. Das heißt, es klingt, du kannst nicht richtig laufen, oder deswegen? Ich habe keine Kraft mehr. Du hast keine Kraft in dem Bein. Du kannst es nicht hochheben, oder? Du kannst nur so machen. Okay, mit dir, dieses Bein ist es. Ja. Okay. Ja, ja, ich weiß. Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir. Oh, ich danke dir für deine Auferstehungsherrlichkeit, Herr, die hier ist. Oh, und ich danke dir, Herr, dass diese Gebeine, Herr, auf die Auferstehungsherrlichkeit von Jesus fallen, gerade jetzt, Herr. In Jesu Namen. Oh, ich verfluche diese Krankheit in dem Namen Jesus. Ich sage, komm raus aus diesem Körper. Oh, in Jesu Namen. Der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, er bringt dein Bein zu neuem Leben, deinen Körper zu neuem Leben. In dem Namen von Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Bei jemand ist es noch so, da ist es so, dass es in deinem Oberarm ist und du kannst deine Arme nicht richtig bewegen. Und die Ärzte sagen, da ist, oder ja, da kann es sein, dass vielleicht, dass sie gesagt haben, es irgendwann mal geht es wieder weg, aber du hast wirklich diese Bewegungseinschränkung in deinem Oberarm. Wen betrifft das? Wen betrifft das? Du bist auch wegen Bewegungseinschränkung? Was ist bei dir das Problem? Spinalkanalstenose. Okay, Halleluja, danke Jesus. Die Person mit den Armen, komm einfach auch noch schnell nach vorne. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Pass mal auf. Pass mal auf, du. Halleluja. In Jesu Namen, ich zähle bis drei, dann hebst du dein Bein. In Jesu Namen. Eins, zwei, drei. Jetzt. Genau. Ja, genau. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, mehr, Heiliger Geist. Fülle ihn, Herr. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Halleluja. Bei dir müsste jemand mal die Beine auswachsen lassen. Müsste jemand mal beten an dem Stuhl. Irina, kannst du kommen und einfach für den Herrn beten an dem Stuhl. Halleluja. Was ist bei dir? Bitte? Deine Niere funktioniert nicht, okay? Du bist an der Dialyse, okay? Und du hast aber auch Bewegungseinschränkungen. Weil, ach, durch die Niere. Ah, okay. Ja, genau, geht am besten rüber, ja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, in dem Namen Jesu Christi, danke ich dir, Herr, dass du jetzt diese Niere in die Auferstehungsherrlichkeit von Jesus hineinfallen lässt, Herr. Oh! Und dass diese Niere zu neuem Leben kommt, Herr. Und alles, was durch diese Einschränkung, durch die Dialyse, den Körper in Mitleidenschaft gezogen hat, die Bewegungsfähigkeit eingeschränkt hat. Danke ich dir, Jesus, Herr, für deine Kraft, Herr. Ich danke dir für deine Herrlichkeit, Herr. Oh, danke, Jesus, Herr, für ein neues Leben, Herr, das in diesen Körper kommt jetzt. In Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen. Yes. Yes. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Beweg mal deine Beine ein bisschen. Halleluja. Halleluja. Gib mir mal deinen Stock. Halleluja. Beweg's mal. Halleluja. Halleluja. Wird's leichter? Beweg's einfach mal. Es wird leichter. Halleluja. Okay, komm mal. Beweg mal weiter. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, ja, immer besser. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Nochmal in die andere Richtung. Come on. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Yes. Halleluja. Pass auf, jetzt lauf alleine. Lauf mal alleine. Lauf mal alleine. Lauf mal alleine. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Ja. Yeah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. Wir müssen gleich hier lassen. Danke, Jesus. Uhu. Jesus. Halleluja. Was ist bei dir? Die gebrochene Wirbel. Und kann sich deswegen immer aufrichten. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir sind im Raum der Wunderwirkung. Wir sind im Raum der kreativen Wunder. Wir sind im Raum der Auferstehungsherrlichkeit. Also wenn du ein Problem in deinem Körper hast, ich sehe gerade jemanden, oh, und bei dir ist es so, das Problem ist genau seit 17 Jahren in deinem Körper. Seit 17 Jahren hast du Einschränkungen, hast du Probleme und Gott will dich heilen. 17 Jahre, überleg mal kurz, 17 Jahre, wann ist das? Das ist 2008. 2008 ist irgendwas passiert und seitdem hast du Probleme. Bist du das? Bist du das? Komm her. Komm her. Was hast du seit 2008? Das hat da begonnen. Okay. Seitdem hast du Probleme in der Hüfte. Und okay, danke Jesus. Oh, danke Jesus für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Jesus. Halleluja. Oh, Vater, in dem Namen Jesus, im Raum des Geistes der Herrlichkeit. Oh, wir nehmen jetzt, oh, ja. Wir nehmen jetzt diesen Körper im Geist zurück in der Zeit um 17,5 Jahre. Und wir setzen diesen Zustand frei, wie er war, bevor irgendetwas von dieser Verengung begonnen hat, von dieser Degeneration begonnen hat, von diesen Gleitwirbeln begonnen hat, in dem Namen Jesu Christi. Originalzustand, Hüfte, Wirbel, Sehnen, Nerven, Bänder, kommt in den Originalzustand zurück jetzt in dem Namen von Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Bewegst, ja, bewegst, genau. Genau, genau, genau, genau. Geh runter, geh, komm wieder hoch. Halleluja. Wie fühlt sich das an? Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Spring mal ein bisschen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus! Halleluja! Halleluja! Bei dir ist es viel besser. Oh, du hast die Krücken weggetan. Wow, danke, Jesus. Lauf einfach mal mit ihm. Halleluja! Danke, Jesus. Danke, Jesus. Was bist du hierher gekommen? Ah, der Oberarm war das. Ja. Wie lang ist es? Okay. Gestern ist schon besser geworden, aber noch nicht ganz. Zeig mal, wie hoch kannst du ihn denn nehmen? So, ah ja, okay, ist der jetzt noch nicht ganz. Jetzt pass auf, was passiert? Dreh dich mal so rum, dass die Leute es sehen können. In Jesu Namen befehle ich. War das eine Operation, die da war? Nee, das war Borrelien. Oh ja. Okay, Vater, in dem Namen Jesu Christi nehme ich jetzt dieses Schultergelenk im Raum des Geistes zurück in der Zeit, in den Zustand, in dem es war, bevor diese Borrelien diese Einschränkung bewirkt haben. In Jesu Namen, ich sage jetzt, Originalzustand sei wiederhergestellt jetzt in Jesu Namen, wie wenn es es nie gegeben hätte. Komm in die Ordnung Gottes jetzt in Jesu Namen. Schultergelenk jetzt. Eins, ja, genau. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Juhu. Danke, Jesus. Oh, lass uns Jesus dir geben. Komm, lass uns singen. His name is Jesus. His name. His name is wonderful, Counselor, Almighty God. Mit zwei Krücken gekommen und du hattest eine Stenose gehabt. Meine Frau hat gerade für dich gebetet und jetzt hast du deine Krücken weggetan. Was ist passiert? Es ist besser geworden. Es ist besser geworden. Das heißt, du hattest vorher Schmerzen, die dich nicht laufen haben lassen, richtig? Okay, zeig mal, was du kannst. Zeig mal, was du kannst. Geh mal zur Seite. Geh mal zur Seite. Halleluja, danke, Jesus. Er ist an zwei Krücken gegangen. Halleluja. Aus Stenose in der Wirbelsäule. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass mal auf, als du hierher kamst, hattest du Schmerzen? Du hattest keine Schmerzen gehabt, aber du hattest diese Einschränkung gehabt. Okay. Und zeig mal, wie konntest du vorlaufen? Nur indem du dich halt nur so. Nur so. Und jetzt lauf mal nochmal. Halleluja, danke, Jesus. Amen, da ist definitiv was passiert. Halleluja. Glory. His name is Jesus. Oh, oh. His name is wonderful. Counselor, Almighty God. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is wonderful. Counselor, Almighty God. Sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Sein Name ist wonderful. Halleluja. Ich habe noch jemanden gesehen und du hast ein Kind, das 5 Jahre alt ist. Und es hat Probleme mit den Augen. Ich glaube fast, dass es jemand ist, der über Livestream zuschaut heute. Es sind viele, die über Livestream zuschauen. Wenn du ein Kind hast, das 5 Jahre alt ist und Probleme mit den Augen hat, dann gerade jetzt schnapp dir dein Kind, leg die Hand auf die Augen. Und in dem Namen Jesu Christi setze ich jetzt frei, dass dieses Joch von deinem Kind weicht in Jesu Namen, dass diese Augen normal sehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dass alles auch, was die Ärzte gesagt haben, Herr, wir zerbrechen das, jede negative Diagnose, wir zerbrechen das in dem Namen Jesu Christi. Oh, Jesus, Jesus. Und wir setzen deinen vollkommenen Plan frei. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Jemand ist hier und du hast Schmerzen in deinem Fuß, beim Laufen Schmerzen und es kommt daher, das ist Schritt für Schritt gekommen, es kommt daher, dass dein Fußgewölbe sich abgesenkt hat. Und Gott möchte dir heute Morgen ein neues Fußgewölbe geben. Wenn dich das betrifft, komm einfach nach vorne, hat dir das Fußgewölbe abgesenkt und deswegen hast du Schmerzen in deinem Fuß beim Laufen. Gott möchte dir ein neues Fußgewölbe geben. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Jemand anders, da sind mindestens zwei Bandscheiben betroffen. Hier in diesem rechten Teil des Raumes sind 2 Bandscheiben betroffen. Und deswegen hast du Bewegungseinschränkung bei dir, ja? Ist es bei dir? Okay, streck einfach deine Hand aus, streck deine beiden Arme aus. Halleluja, danke. Bei dir ist es auch, oder was? 2 Bandscheiben. Nee, bei dir nicht. Okay, aber bei dir 2 Bandscheiben. Okay, dann seid ihr es beide. Kommt her. Danke, Jesus. Oh, Shekaramando, Kosi, Karamando, Daya, Soro, Bondo, Daya. Halleluja. Halleluja. Kommt her. Halleluja. Pass mal auf, was konntet ihr nicht richtig tun ohne Schmerzen? Was konntet ihr nicht richtig tun? Nicht bücken, nicht lang bücken. Bücken und heben. Wenn es länger ist oder merkst du es sofort, wenn du es... So, du merkst es sofort, bei dir ist es länger. Okay, pass auf, in Jesu Namen. Ich befehle diesen Bandscheiben jetzt in diesem Rücken in die Ordnung Gottes zu kommen. Sämtliche Bandscheiben kommt in die Ordnung Gottes. Jetzt. Halleluja. Nimm mal deine Tasche ab und leg sie mal da auf die Bühne. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Stell dich mal so seitlich. Halleluja, danke Jesus. Geh mal einen Schritt zurück. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Wenn ich bis 3 zähle, dann bückst du dich einfach einmal vorne über und du wirst sehen, was Gott getan hat. In Jesu Namen. 1, 2, 3. Jetzt bück dich vorne über. Ja. So. Halleluja. Wieder hoch. Oh, und wieder runter. Yes. Jesus. Jesus. Wie ist es mit den Schmerzen? Keine Schmerzen mehr. Halleluja. Bück nochmal runter. Bück nochmal runter. Hoch. Und nochmal runter. Ja. Yes. Keine Schmerzen mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Komm her. Und bei dir wird es auch nicht mehr wiederkommen. In Jesu Namen. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Woo, Jesus. Power. Geht durch deine Wirbelsäule. Jesus, Jesus. Halleluja. Ha? Okay, das ist was anderes. Halleluja. Streckt nochmal alle eure Hände aus in diese Herrlichkeit. Oh, lasst uns einfach nochmal alle zusammen singen. His name is Jesus. Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful Counselor, Almighty God. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful. Brennen und Schmerzen am Fuß und jetzt ist es weg. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, danke Herr, du bist der Wunderwirker, Herr. Wir geben dir die Ehre, Herr. Danke für deine Auferstehungsherrlichkeit, die hier ist, Herr. Streck noch mal ein letztes Mal deine Hände aus. Vater, in dem Namen Jesu Christi nehme ich Autorität über jeden Geist der Krankheit hier in diesem Raum. Ich nehme Autorität über jedes Gebrechen. Ich nehme Autorität über jeden Schmerz. Ich nehme Autorität über jede Fehlstellung. Ich nehme Autorität über alles, was nicht der Schöpfungsordnung Gottes entspricht. Und ich setze die göttliche Schöpfungsordnung frei, gerade jetzt, überall hier im Raum, bei sämtlichen Personen hier im Raum und auch über Livestream. In dem Namen Jesus empfang. Oh, lass dich fallen in seine Auferstehungsherrlichkeit. Halleluja. Touch them. Touch them. Touch them. Oh, touch them. Touch them. Touch them. Touch them. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Do it. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Wonderful Counselor, Almighty God. Sein Name ist Jesus. Sein Name ist Herr, du bist der Herr der Herren, du bist der Könige, Herr. Du sitzt auf dem Thron, Herr. Alle Ehre gebührt dir für jedes einzelne Wunder, das hier geschehen ist bereits und es noch geschieht, Herr. Alle Ehre dir. Halleluja. Und jetzt darfst du zu deinem Platz gehen und unterwegs noch jemand kräftig drücken und sagen, schön, dass wir zusammen in der Herrlichkeit Gottes sein dürfen. Amen. Halleluja. Halleluja. Wer jetzt hier unten, sagt mir gerade unser Chefordner, wer hier unten keinen Platz mehr gefunden hat, die Empore ist jetzt offen, ihr könnt oben auf die Empore gehen und da euch einen Platz suchen. Da haben wir noch genügend Plätze, also niemand muss stehen. Also nutzt die Möglichkeit, wenn ihr jetzt da hinten noch steht, einfach geht hoch auf die Empore, erster Stock, die Tür ist offen, könnt ihr euch dort hinsetzen. Halleluja. Wow. Wow, wow, wow. Oh, Gott ist gut. Halleluja. Es ist wirklich ein Wunderwochenende. Amen. Wie viele von euch sind Gott dankbar, dass sie dabei sind, wenn er Wunder wirkt? Halleluja. So herrlich, so ein starkes Wochenende zusammen mit Werner Nachtigall. Geben wir ihm auch nochmal einen kräftigen Applaus. So der Hammer. Wirklich. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der so effektiv und aktiv darin ist, wirklich in der persönlichen Evangelisation Menschen zu Jesus zu führen. Das ist wirklich der Hammer. Das ist eine göttliche Leidenschaft, ist der Hammer. Und ich glaube, der Funke ist auf viele von uns übergesprungen gestern. Und wir werden darin weitergehen. Und ich glaube wirklich, Gott hat neue Dimensionen für uns. Amen. Gott hat neue Dimensionen für uns. Halleluja. Ich habe Freitagabend habe ich schon gesagt, habe ich zitiert Johannes 4:35, wo Jesus gesagt hat, hebt eure Augen auf und seht, die Felder sind weiß zur Ernte. Hebt eure Augen auf. Ich hebe jetzt meine Augen auf und begrüße die, die auf der Empore sind. Halleluja. Preis den Herrn. Ja. Also hebt eure Augen auf und seht. Und ich möchte heute Morgen, mit Offenbarung 4, Vers 1 beginnen, wo Johannes sieht. Und er sagt hier in Vers 1, er sagt nach diesem, er hat ja vor diese Engel der verschiedenen Gemeinden gesehen und diese verschiedenen Sendschreiben bekommen für die Gemeinden. Und dann heißt es, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Mit anderen Worten, der Engel ruft Johannes auf eine höhere Ebene des Sehens. So wie Jesus in Bezug auf die Ernte gesprochen hat und gesagt hat, hebt eure Augen auf und seht, wie es real ist, wie es tatsächlich ist. Die Ernte ist reif. Halleluja. So sagt der Engel zu Johannes, hebe deine Augen auf und sieh, was nach diesem geschehen muss. Mit anderen Worten, sieh die nächste Stufe. Sieh die nächste Dimension. Sieh die nächste Ebene. Nicht nur physisch, verstehst du? Ja, Halleluja. Physisch ist hier die Empore, die höhere Ebene. Halleluja. Preist den Herrn. Pass nur auf, dass der Junge nicht übers Geländer klettert. Halleluja. Glory. Danke, Jesus. Das ist die höhere Ebene im Physischen, aber weißt du, im Geistlichen gibt es auch verschiedene Ebenen. Im Geistlichen gibt es Dimensionen. Im Geistlichen gibt es Dimensionen hinter den Dimensionen. Im Geistlichen gibt es höhere Dimensionen. Ja, die Bibel redet von, in der Vision des Propheten Hesekiel redet sie von Rädern, die sich in Rädern befinden. Ja, Räume, die sich hinter Räumen befinden. Dimensionen, die sich hinter Dimensionen befinden. Und ihr Lieben, ich glaube, dass Gott in dieser Zeit den Leib Christi auf eine höhere Ebene führen möchte, der Wirksamkeit. Und diese höhere Ebene der Wirksamkeit beginnt mit einer höheren Ebene des Sehens. Das heißt, es beginnt damit, dass du hineinschaust in das, was Gott jetzt vorhat. Also wir schauen hinein in das, was Gott jetzt vorhat, zum Beispiel in Bezug auf die Ernte. Ja, wir sehen im Geist die Millionen, die Gott hier in Europa erretten möchte. 100 Millionen Menschen glauben wir, dass Gott in Europa erretten möchte. Wir glauben, dass bis 2033 jeder Mensch in Europa und in der Welt das Evangelium gehört hat zumindest. Amen. Und dann kann der Herr wiederkommen. Gerne an Pfingsten 2033. Ja. Okay, das ist jetzt keine Prophetie, weil sonst kommt er sicher nicht da, weil Tag und Stunde kennt niemand. Wenn ich jetzt prophezeie, da kommt er wieder, dann kommt er da schon mal nicht. Okay. Weißt du denn? Aber er ruft uns auf eine höhere Ebene des Sehens, so wie er zum Beispiel Abraham, das ist ja unser Glaubensvater. Und da möchte ich kurz reingehen. Abraham, der Vater unseres Glaubens, er wurde von Gott gerufen. Er wurde rausgerufen aus seinem natürlichen Leben. Er wurde rausgerufen aus seiner Familie. Er wurde rausgerufen sogar in dem Fall aus seinem Vaterland. Und Gott sagte zu ihm, ich zeige dir ein Land. Ich zeige dir ein neues Land. Und das wird dein Land sein. Und dieses Land wirst du besitzen. Und er ist in diesem Land rumgezogen. Und dann hat er sich von Lot getrennt, seinem Neffen. Und nachdem er sich von Lot getrennt hatte, hat er gesehen, oh, Lot hat das bessere Teil erwählt. Ich sitze hier in den Bergen, in den unfruchtbaren Bergen. Lot ist in den fruchtbaren Ebenen. Und er war vielleicht im Moment ein bisschen entmutigt oder in Gefahr, entmutigt zu sein. Und dann sagt Gott zu Abraham in 1. Mose 13, Vers 14, der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Und jetzt passt gut auf. Erheb doch deine Augen. Sag mal zu deinem Nachbarn, erheb doch deine Augen. Erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Also ich glaube nicht, dass Gott in erster Linie Abraham im Natürlichen gerufen hat, seine Augen zu erheben. Also es gibt keinen Berg in der Mitte von des Landes Israel, der so hoch wäre, dass wenn du da deine Augen einfach nur noch ein bisschen weiter erhebst, dass du dann das ganze Land Israel von Norden, vom Hermon bis, was weiß ich, runter nach ans Tote Meer oder ans Rote Meer, dass du das ganze Land sehen kannst im Physischen. Du kannst es nicht im Physischen sehen. Aber Gott rief Abraham im Geist. Gott sagte, hey, heb deine Augen. Und das, was du siehst, das will ich dir geben. Die entscheidende Frage ist, was siehst du? Was siehst du für die Ernte? Was siehst du für dein persönliches Leben? Was siehst du im Bereich der Möglichkeiten und der Vorhaben Gottes, was er jetzt in dieser Zeit tun will? Frag mal deinen Nachbarn, was siehst du? Also Gott will, dass du höher schaust. 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es, was kein menschliches Auge gesehen, kein menschliches Ohr gehört hat und in kein menschliches Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Amen. Mit anderen Worten, es gibt eine Ebene des Sehens jenseits des menschlichen Sehens. Es gibt eine Ebene des Hörens jenseits des menschlichen Hörens. Es gibt eine Ebene der Wahrnehmung jenseits der menschlichen Wahrnehmung. Und Gott ruft uns höher in dieser Zeit. Und er sagt, ja, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was danach geschehen soll. Und ich glaube, er will uns wirklich, ich sag mal so, er will uns geradezu erschlagen mit dem, was wir sehen. Ich meine im positiven Sinn, okay? Er will dich nicht ja, erschlagen. Weißt du, da denke ich an die zweite Stelle von Abraham, wo er das zweite Mal von Gott aufgefordert wurde, seinen Blick zu erheben. Das war auch, da war er sehr entmutigt, weil er so lang kam kein Sohn. Und Gott hat ihm ja nicht nur das Land verheißen, sondern er hat ihm auch verheißen, dass er viele Nachkommen haben wird. Und er hatte keinen und er war entmutigt und er hat Gott vorgeschlagen, hey, oder hat Gott gesagt, na, es wird mein Diener wird mich beerben. Eliezer von Damaskus wird mich beerben, 1. Mose 15. Und der Sohn meines Hauses, der wird mich beerben. Und in dem Moment heißt es, sagt Gott zu ihm, nein, nicht dieser wird dich beerben, das ist 1. Mose 15, 4, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und jetzt kommt Vers 5, der entscheidende Vers. Und er führte ihn hinaus. Manchmal muss Gott dich hinausführen aus deinem begrenzten Denken, hinausführen aus deinem begrenzten Leben. Er muss dich hinausführen aus deiner Enge des Denkens, durch Entmutigung, durch Umstände, durch das, was du bisher erlebt hast einfach. Also du kannst ja niemand einen Vorwurf machen, der noch nie ein Wunder erlebt hat, dass er sagt, ja, ich glaube nicht an Wunder, weil ich habe noch keins gesehen. Aber weißt du, Gott ruft dich im Geist, sagt, hey, heb deinen Blick und sehe und sieh, da sind Dinge möglich, die du noch nicht gesehen hast. Im Physischen. Amen. Und jetzt kommt's. Er sagt zu ihm, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie sehen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit zu. Halleluja. Weißt du, das ist eine Bibelstelle, die, wenn du ein moderner Großstädter in Stuttgart bist, dann kannst du die kaum verstehen. Weil wenn du in Stuttgart nachts auf den Himmel schaust, dann siehst du ein paar einsame Sternchen irgendwo. Wenn du Glück hast, also die hellsten Sterne scheinen durch den Smog durch. Ja, Berlin ist wahrscheinlich noch ein bisschen heftiger als hier. Aber ich erinnere mich, als ich Kind war, da bin ich mal mit meinen Eltern über die Schwäbische Alb gefahren und wir sind irgendwo auf der Alb wirklich am dunkelsten Ort, da war kein Dorf in der Nähe oder irgendwas, wir sind ausgestiegen, ich glaube, wir mussten wahrscheinlich aufs Klo, ich vermute mal, dass es das war. Ich gehe mal davon aus, weil sonst gab es keinen Grund, da auszusteigen. Aber ich weiß nicht, wir sind da ausgestiegen und ich habe mich damals schon für Astronomie interessiert, ich war vielleicht so 12, 13, habe mich dafür interessiert, also war mein Blick sofort zum Sternenhimmel. Und ihr Lieben, ich war wie erschlagen von diesem Glitzern, von diesem Funkeln, von dieser Übermacht eines sternenbesäten Himmels. So was kannst du heute noch sehen. Wir haben es mal gesehen, als wir sind extra mal in Teneriffa, sind wir nachts über die Nebelbänke hoch in Richtung Teide, da in das höchste Gebirge hoch, wo dann unten der Nebel ist, der die ganze Lichtverschmutzung abhält, und oben hast du dann den Sternenhimmel. Da kannst du sowas noch sehen. Ja? Da bist du wie erschlagen von der Fülle. Da bist du wie erschlagen von dem Gleißen. Wenn Gott zu dir dann sagt, hey, zähl doch mal die Sterne, ja, dann weißt du genau, nee, die kann ich nicht zählen. In Stuttgart kannst du sie vielleicht zählen, ja. Aber da kannst du sie nicht zählen. Und Abraham, damals gab es noch keine Lichtverschmutzung. Abraham damals in der Wüste, da war nichts drumrum. Das kannst du heute, ich war noch nie in der Wüste, also jedenfalls nicht nachts. Da kannst du sicher heute noch sehen in der Sahara. Geh nachts in die Wüste, schau den Sternenhimmel an und wumm, es erschlägt dich. Und Gott sagt, heb deine Augen auf und sieh, hey, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Was kein menschliches Auge gesehen hat, was kein menschliches Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Und weißt du, durch Jesus Christus haben wir freien Zugang in diese Dimension des Geistes, wo all diese Dinge zu Hause sind. Also wir müssen gar nicht an den sichtbaren Sternenhimmel schauen, sondern wir können im Geist sehen. Epheser 2, Vers 6 heißt es, er hat uns mit auferweckt, mit Christus und mit versetzt an himmlische Orte. 1. Korinther 2, Vers 16 sagt Paulus, wir haben aber den Denksinn Christi in uns. Das heißt, wir können in uns sehen, hören, nachspüren, was Christus hat. Amen. Wir sind nicht begrenzt durch unsere menschlichen Sinne. Wir sind nicht begrenzt durch unsere menschlichen Begrenzungen, sondern wir können Dinge sehen im Geist jenseits dessen, was im Natürlichen ist. Also in Jesaja 55, Vers 8, sagt Gott durch Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. So viel höher wie der Himmel als die Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Das heißt, Gottes Wege sind höher als unsere menschlichen Wege. Aber die gute Nachricht ist, durch Jesus Christus hast du Zugang zu diesen Gedanken Gottes. Durch Jesus Christus hast du Zugang zu dieser neuen Sicht. Und du kannst es sehen, du kannst deinen Blick erheben und du kannst es sehen, was Gott tun möchte im Geist. Amen. Und er hat ja die letzten zwei Wochen stark zu uns gesprochen, auch wirklich übernatürlich. Ich wiederhole es jetzt nicht mehr, wie das alles war vor zwei Wochen im Gottesdienst, wo er so klar gesprochen hat, dass wir uns bereit machen sollen für eine neue Dimension des übernatürlichen Wirkens Gottes. Weißt du, auch die Wunder Gottes, die Heilungen Gottes. Ich sag's immer so, Kenyon hat es immer so schön gesagt, und ich liebe seine Bücher, Dr. E.W. Kenyon, er hat gesagt, Heilung ist die Werbeglocke Gottes. Amen. Also Jesus hat gesagt, wenn sie nicht Zeichen und Wunder sehen, werden sie nicht glauben. Das heißt, die Welt da draußen, weißt du, sie muss Zeichen und Wunder sehen. Jesus hat verheißen, ihr verkündigt das Evangelium und ich bin bei euch und ich wirke mit euch. Markus 16, der letzte Vers im Markus Evangelium. Und der Herr wirkte mit ihnen, mit den mitfolgenden Zeichen und Wunder. Das heißt, wir brauchen das übernatürliche Wirken Gottes. 100 Millionen Seelen kommen nicht einfach so ins Reich Gottes rein, sondern da braucht es das übernatürliche Wirken Gottes. Amen. Und ich glaube, Gott, und darüber möchte ich heute sprechen, es gibt viele Bereiche, über die du sprechen kannst, wo Gott uns in eine neue Dimension säen lassen möchte. Eine neue Dimension der Ernte, das gehört sowieso dazu. Aber heute möchte ich sprechen über eine neue Dimension der Wunderwirksamkeiten. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, eine neue Dimension der Wunderwirksamkeiten. Halleluja. Weißt du, da denke ich sofort an diesen Bibelvers in Apostelgeschichte 19, Vers 8, wo Paulus in Ephesus war. Und er hat in Ephesus gepredigt und es heißt da, in Apostelgeschichte 19, Vers 8, das heißt, er ging in die Synagoge in Ephesus Und er sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten, also aus der Synagoge, und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, also von der Nachfolge Christi, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, sodass alle, ich meine, das ist auch der Hammer, da musst du auch deine Augen erheben und das sehen du, sodass alle, die in Asien wohnten, also das ist nicht der heutige Kontinent Asien, nicht, dass wir uns falsch verstehen, sondern es war Kleinasien, ja, aber immerhin, das ist die komplette Türkei, ja, oder Großteil der Türkei jedenfalls, fiel unter diese griechische Provinz, römische Provinz Kleinasien, ja, und ganz Kleinasien hörte, sowohl Juden als auch Griechen hörten das Wort des Herrn. Und jetzt kommt's. Und dann wunderst du dich nicht mehr so sehr, dass sie wirklich alle in Kleinasien das Wort des Herrn hörten. Das heißt, sie müssen alle da in die Schule des Tyrannus gelaufen sein. Er hat sich ja nicht bewegt. Er war in der Schule des Tyrannus, hat das Wort gelehrt, gepredigt. Und die Leute, und ich meine, damals, das waren Zeiten, da ist man noch nicht so leicht gereist wie heute. Ich weiß, bei uns kommen auch Leute von weit her, aber ich meine, es ist doch vergleichsweise bequem, in dein Auto zu steigen, selbst wenn du heute hierher gekommen bist und 2 Stunden gefahren bist. Ja, wer ist länger als 2 Stunden gefahren heute? Ja, einige, ja. Okay, Preise, herzlich willkommen. Streckt nochmal eure Hand aus, dass ich nochmal sehen kann. Da oben auch. Halleluja, okay. Ja. Das ist ein gewisser Preis, aber damals, wenn jemand aus der Provinz Kleinasien in die Schule des Tyrannus nach Ephesus am Meer kommen wollte, dann war das eine mehrtägige Reise, um dahin zu kommen. Aber sie sind dahin gekommen. Warum sind sie dahin gekommen? Weil sie etwas gehört hatten. Weil sie von etwas gehört hatten, was ihnen sagte, hey, da müssen wir hinkommen, das müssen wir uns anschauen. Da ist was los, da ist was, was uns nicht mehr loslässt. Wir müssen das sehen. Viele haben vielleicht gesagt, wir müssen überprüfen, ob das wirklich wahr ist. Und das etwas war, und das findest du im nächsten Vers, da steht es nämlich, was tatsächlich die Leute angezogen hat. Da heißt es nämlich, und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Ungewöhnliche Wunderwerke. Wunderwerke, das griechische Wort, das hier steht, ist Dynamis. Ja, Machtwirkungen, Machttaten, Dynamit kommt daher, Powerwirkungen, ungewöhnliche Wunderwerke. Jetzt denk mal einen Moment darüber nach. Wenn in Apostelgeschichte 19 steht, ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Apostel Paulus, dann heißt es für mich, dass es bis zu diesem Zeitpunkt im Dienst und im Leben des Apostel Paulus ebenfalls Wunderwerke gab. Es gab schon Wunderwerke. Aber jetzt heißt es, hey, alles ging auf eine neue Ebene. Plötzlich tat Gott ungewöhnliche Wunderwerke. Lukas hat ja die Apostelgeschichte aufgeschrieben. Das heißt, der war dabei bei Paulus. Und davor hat er schon, da sind einige Wunder, wo davor schon beschrieben ist, was weiß ich, nicht schlecht, zum Beispiel der Zauberer Simon da auf Zypern, na, mal kurz blind und dann weggebeamt, ja, so aus dem Weg geschaffen und verschiedene andere Geschichten, die du siehst, zum Beispiel die Heilung des Lahmen in Lystra und so weiter. Also, da sind schon echt Wunder passiert. Aber offensichtlich, Lukas, der Paulus begleitet hat, sagt, hey, da in Ephesus, plötzlich sind ungewöhnliche Wunderwerke passiert. Ungewöhnlich, außergewöhnlich, also Dinge, die wir noch nicht so erlebt hatten. Eine neue Dimension, eine neue Ebene. Du sagst dir vielleicht, was mag das gewesen sein? Es steht nicht im Detail, nur eine Sache wird erwähnt, dass sie sogar, das war damals offensichtlich für sie in dem Moment ungewöhnlich, dass sie sogar die Schweißtücher und die Schürze von Paulus nahmen, auf die Kranken legten und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Das hatten sie vorher noch nicht erlebt. Für uns ist das eher hier bei uns, bei Glory Life, ist das eher ein gewöhnliches Wunderwerk, weil wir jeden Sonntag die Kleidungsstücke segnen und jeden Sonntag gehen die Tücher aus und Zeugnisse kommen von Leuten, die geheilt werden durch diese Tücher. Das heißt, das ist für uns jetzt vielleicht das für dich noch, wenn du hier zum ersten Mal bist, vielleicht ungewöhnlich so etwas. Für uns ist es nicht unbedingt mehr so ungewöhnlich. Damals war es offensichtlich in dem Moment für Paulus ungewöhnlich. Aber ich glaube, da war noch mehr als nur die Kleidungsstücke und Tücher. Da waren einfach Dinge, was kein Auge bis zu dem Zeitpunkt gesehen hatte, kein Ohr gehört hatte, was in kein menschliches Herz gekommen war. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und plötzlich ging alles auf eine neue Ebene und die Leute aus ganz Kleinasien wussten, hey, da muss ich hin, hast du schon gehört, in der Schule des Tyrannus. Stell dir mal vor, so ein verheißungsvoller Name, ne? Die Schule des Tyrannen. Ich meine, da muss er erst mal hingehen, ne? Ich sage, was, in die Schule des Tyrannen soll ich gehen? Aber sie kamen trotzdem, weil sie hörten, was Gott tat. Weil sie hörten und sagten, das hast du noch nicht gehört, das hast du noch nicht gesehen. Also ich habe mir mal überlegt und ich möchte das heute Morgen so mal ein bisschen vor Augen führen, also ganz konkret und praktisch hier für uns bei Glory Life. Ich habe mir mal überlegt, ich habe mir einfach mal angeschaut, was sind so die gewöhnlichen Wunderwerke, die wir hier bei Glory Life erleben? Die gewöhnlichen. Okay, damit fangen wir mal an. Die gewöhnlichen. So, und da habe ich mir einfach mal angeschaut, nur mal die letzten 8 Wochen. Ja, die Berichte aus den letzten 8 Wochen habe ich mal so angeschaut und habe mal das so ein bisschen zusammengestellt. Ja, und ich lese einfach mal vor. Das ist das, was so uns die letzten 8 Wochen gefolgt ist. Ja, es ist nicht alles, gibt natürlich noch mehr, aber ich habe einfach ein paar Sachen rausgesucht. Ja, zum Beispiel in Coburg, als ich in Coburg war, Ende Mai, also vor 8 Wochen, da war das. Sie haben hinterher einen Bericht geschickt mit Zeugnissen, wo einfach Leute persönlich, dann das ist eine Woche später, glaube ich, haben sie mir das geschickt oder 2 Wochen, und haben Leute persönlich mit Namen gesagt, was ihr Zeugnis ist, was sie erlebt haben. Und ich lese einfach mal so vor. Sophie zum Beispiel lebt mit einem Geburtsfehler im Brustkorb, hat vor einem Jahr eine Metallstange in den Brustkorb eingesetzt bekommen, um genug Platz für ihr Herz zu schaffen. Seit der Konferenz mit Georg Karl kann sie ihre Arme wieder heben und hat Atemfreiheit bekommen, sodass sie wieder ohne Atemnot joggen kann. Halleluja. Eine Marina hatte eine Diagnose mit MS. Sie hat am Montag sofort einen Bluttest machen lassen. Der Arzt war beeindruckt, dass die Werte so gut waren. Es sind keinerlei Entzündungsanzeichen erkennbar. Weitere Aufnahmen des Körpers werden in 6 Monaten folgen. Preist den Herrn. Eine Frau, das ist jetzt Hamburg, das ist noch kürzer her, 3 Wochen oder 2 Wochen. Eine Frau in Hamburg, sie hatte 2 Bandscheibenvorfälle, einen Leistenbruch. Deswegen hatte sie Bewegungseinschränkungen und Schmerzen. In der Herrlichkeit wurde sie völlig geheilt, beugt sich mit beiden Fingerspitzen zum Boden, keine Schmerzen mehr. Eine Marina, das war wieder in Coburg, hatte Probleme mit ihren Füßen, Gegenteil von Plattfüßen, weil sie den ganzen Tag auf der Arbeit steht. Sie wurde geheilt, braucht keine Einlagen mehr. Sie ist am Sonntag zum ersten Mal seit langem mit hochhackigen Schuhen in die Gemeinde gekommen, um Zeugnis zu geben. Halleluja, das begeistert mich. Amen. Weißt du, Herrn? Eine Frau in Hamburg war das, hatte Metall im Oberarm einoperiert seit 2 bis 3 Jahren hier im oberen Arm. Sie konnte seit ihren Arm nicht mehr nach oben nehmen, geschweige denn über den Kopf. Die Ärzte hatten gesagt, dass das nie wieder gut wird. Und dann hat sie es demonstriert, hat so gemacht, überall ging alles völlig frei. Gott hat sie geheilt. Halleluja. Preist den Herrn. Ebenfalls in Hamburg. Ja, wir können ihm die Ehre geben. Das sind zwar gewöhnliche Wunderwerke, aber ist trotzdem stark. Halleluja. Ein Mann hatte einen Splitterbruch im Fuß, das war auch in Hamburg. Der war seit Jahren nicht voll verheilt, deswegen konnte er nicht mal in die Hocke gehen. Dann ist er in die Hocke gegangen und ist wie ein Frosch rumgesprungen, weil Gott seinen Fuß komplett geheilt hatte. Seit Jahren hat er diesen Splitterbruch, der nicht zusammengeheilt ist. Ein anderer Mann, auch in Hamburg, der hatte eine OP gehabt, wo Gewebe aus dem Hüftbereich in den Schulterbereich transplantiert wurde. Warum auch immer, das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall konnte er seither seinen Kopf nicht mehr seitlich nach rechts drehen und jetzt ist er völlig wiederhergestellt, kann seinen Kopf wieder normal bewegen. Halleluja. Olesja aus Coburg wurde von Neurodermitis, von Verstopfung der Atemwege geheilt. Conny aus Coburg hatte einen Metallstab im Fuß, der ihre Mobilität beeinträchtigt und Schmerzen verursacht hat. Nach dem Gebet konnte sie ihren Fuß in beide Richtungen wieder abrollen. Brigitte hatte X-Beine, wurde nach dem Gebet mit hörbarem Geräusch von 4-mal Knacken zu 90% gerade. Eine Woche später ist die Herrlichkeit weiterhin am Wirken und die Beine werden noch mehr gerade. Heidis langanhaltende Kopfschmerzen verschwanden nach Gebet am Freitag. Seit Samstag hat sie wieder Kraft in der rechten Hand. Die Symptome des Karpaltunnels sind verschwunden. Halleluja. Bei Heidi ist der Schnappfinger geheilt. Außerdem war ihr Fuß 39 Mal operiert worden und ein Metallstab eingesetzt. Und seither lag der kleine Zeh nicht mehr neben dem zweitkleinsten Zeh, sondern lag quer über dem zweitkleinsten Zeh. Sie konnte aufgrund dessen keine Sandalen tragen. Der Zeh ist jetzt deutlich zur Seite gerutscht und fast am richtigen Platz bereitet ihr keine Schmerzen mehr. Halleluja. Claudia hatte eine Blasenschwäche, konnte danach wieder laufen und hüpfen, ohne inkontinent zu sein. In St. Pölten in Österreich, hier sind einige aus St. Pölten heute da, war eine Frau, die hat uns das Zeugnis auch nochmal persönlich geschickt, Wochen später. Sie hatte vor 3 Jahren ein Halswirbelsäulen-Schleudertrauma gehabt, dadurch permanente Schmerzen, Bewegungseinschränkung. Nach einem Wort der Erkenntnis völlig geheilt. Eine andere Frau konnte aufgrund von 2 Operationen ihren rechten Arm nicht mehr hochheben. Komplett geheilt. Bei einer anderen Frau fehlten 1,5 Zentimeter Knochenlänge in einem Bein. Gott hat neuen Knochen kreiert. Beschwerden sind verschwunden. Bei einer Frau ist nach einer Operation ein Schleier vorm linken Auge geblieben. Der Schleier ist verschwunden. Aber eine andere Frau war schwerhörig. Sie hört jetzt wieder klar. Frauen wurden von Karpaltunnelsyndrom geheilt. Im Café der Begegnung bei uns gab es eine Frau, die war doppelsichtig auf ihren Augen, wurde geheilt, sieht wieder klar. Wir haben jetzt, vor kurzem haben wir ein Zeugnis bekommen aus der Schweiz, aus unserem Glory House in der Schweiz. Eine Frau dort im Glory House ist von Darmkrebs geheilt worden. Wir hatten die letzten 2 Wochen 2 Heilungen von der medizinisch unheilbaren Bluterkrankheit. Eine war unsere Glory House-Leiterin aus der Südschweiz, die über Jahrzehnte diese Krankheit hatte und an dieser Krankheit gelitten hat und jetzt geheilt ist. Halleluja. Das andere war die Stefanie, die hat es erst vor kurzem diagnostiziert bekommen, aber jetzt nach dem Gebet vor 2 Wochen, danach kam das Ergebnis der Blutuntersuchung, sie ist geheilt. Halleluja. Preist den Herrn. Also wenn du es zusammenfasst, ja, geben wir mal Jesus die Ehre. Also das sind einfach nur die letzten paar Wochen gewöhnliche Wunderwerke. Wenn du es zusammenfasst, medizinisch unheilbare Krankheiten werden geheilt, MS, ja, Bluterkrankheit, Krebs, was, das war das in den letzten Wochen, kreative Wunder passieren in den Knochen, Metall, verwandelt seine Substanz, wie auch immer Gott es macht, sodass einfach wieder alles wieder normal ist, ja, wir haben Augen, die geheilt werden, wir haben Ohren, die geheilt werden, ja, das sind die Dinge, einfach die, ich würde mal sagen, das sind so die gewöhnlichen Wunderwerke, wenn du unseren Wunder-News-Sticker siehst. Jetzt sagst du, was sind dann die ungewöhnlichen Wunderwerke? Stell mal deinem Nachbarn die Frage, sag, was sind dann die ungewöhnlichen Wunderwerke? Halleluja. Ich glaube, Gott will uns heute höher führen. Also es gibt noch mehr. Amen. Ich möchte gerne jetzt als Zweites, ich habe dir jetzt die Zeugnisse der letzten Wochen vorgelesen und ich möchte jetzt, dass du deinen Blick hebst. Ich möchte dir einige weitere Zeugnisse vorlesen, wahre Geschichten. Das sind Geschichten, wer das Buch noch nicht hat, ich empfehle es dir wirklich, das zu lesen, weil das erhebt deine Vision für Wunder. Ja, wahre Geschichten aus der Azusa Street. Ja, das war eine mächtige Erweckungsbewegung. Vor gut 100 Jahren in Los Angeles ging das aus. Und es gibt mehrere Prophetien, die sagen, noch 100 Jahre von damals, nach 100 Jahren, wird es wieder eine Ausgießung geben, die mindestens so stark sein wird wie damals in Los Angeles. Und wir sind schon über die Zeit hinaus. Ja, wir sind schon über 100 Jahre, sind schon 120 Jahre fast. Ja, es ist 116 Jahre ist es eigentlich vorbei. Ja, das heißt, es wird Zeit. Amen. Und jetzt möchte ich, dass du deine Augen hebst und ich möchte einfach, dass du schließt einfach mal deine Augen und ich möchte einfach mal ein paar Dinge vorlesen, was in der Azusa Street real passiert. Das sind reale Geschichten, das erzählen die Leute, die selber bei diesen Wundern dabei waren. Das sind Berichte aus den 60er Jahren, wo diese Personen, die diese Wunder gewirkt haben damals, die waren damals Jugendliche gewesen oder junge Erwachsene und haben diese Wunder erlebt und erzählen von diesen Wundern. Und ich möchte einfach mal was vorlesen und es wird nochmal deine Augen ein bisschen höher heben. Halleluja. Fang mal an. Ich war Zeuge von 2 der größten Wunder, bei denen Seymour mächtig von Gott gebraucht wurde. Das war der Leiter damals in Azusa Street. Nun war ich absolut hellhörig. Zuerst berichtete sie von einem Mann mit einem Holzbein. Seymour war zu ihm hingegangen und hat ihn gefragt, wofür bist du gekommen? Der Mann erwiderte, ich möchte, dass du für mein Bein betest. An den Stellen, wo das Holzbein mich berührt, beginnt ein Wundbrand. Seymour antwortete, ich bin darüber irritiert, dass du das Holzbein noch trägst. Wie soll Gott denn das Bein auswachsen lassen, wenn das Holzbein noch dran ist? Das ist eine höhere Sicht. Wir haben hier erlebt, vor einigen Jahren haben wir erlebt, dass Gott einen Finger, der nur zum Teil ausgebildet war, nur ein Drittel ausgebildet war, dass Gott diesen Finger in einer Sekunde hat wachsen lassen. Weißt du den Herrn, das sind die Anfänge. Hier geht es um ein ganzes Bein. Der Mann entfernte das Holzbein, stellte sich vor Seymour hin, indem er auf seinem gesunden Bein balancierte. Seymour legte seine Hände auf den Mann und proklamierte, lass deinen Namen verherrlicht sein. Im Namen Jesu Christi befehle ich, dass dieses Bein auswächst, der Wundbrand ist verschwunden, du bist geheilt. In dieser Nacht predigte Seymour nicht. Das Wunder sprach für sich selbst. Es gab einen anhaltenden Jubel, während die Menge tobte. Der Mann rannte mit 2 gesunden Beinen auf die Bühne und durch den ganzen Raum. Niemand konnte ihn dabei aufhalten, sich zu freuen und Gott zu preisen. Halleluja. Sag mal. Halleluja. Als nächstes erzählte Schwester Lankford, so heißt die, die damals dabei war, von einem Mann, dem ein Arm fehlte. Auch das gibt's. Er hat ihn vor 10 Jahren bei einem Arbeitsunfall verloren. Der Arm war komplett von der Schulter abgetrennt. Bruder Seymour fragte die Menge, wollt ihr sehen, wie Gott hier heute Abend eine wunderbare Zeit hat? Einige von euch können sich wahrscheinlich an das Wunder von dem Mann erinnern, dessen Bein vor einem Jahr komplett nachgewachsen ist. Dann fragte Seymour den einarmigen Mann, kannst du mit nur einem Arm arbeiten? Der Mann antwortete, mir werden nur noch minimal bezahlte Jobs angeboten und selbst für Essen kann ich kaum das nötige Geld aufbringen. Seymour schüttelte seinen Kopf und erwiderte, das ist nicht gut. Bist du verheiratet? Ja. Hast du Kinder? Ja. Seymour verkündete, dieser Mann muss in der Lage sein, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dieser Mann braucht Arbeit und muss in der Lage sein, seinen Zehnten bezahlen zu können. Bist du bereit, deinen Zehnten zu geben, wenn ich für dich bete und Gott dir deinen Arm zurückgibt? Fragte Seymour neckisch. Ja, das war ihm Spaß gemeint. Ja, erwiderte der Mann. Seymour brach in schallendes Gelächter aus. Ich mache nur Spaß. Er klatschte seine Hände auf die Schulter des Mannes und befahl, dass der Arm herauswachsen solle. Fast augenblicklich wuchs er heraus. Der geheilte Mann war total schockiert, fing dann aber an, seinen neuen Arm zu bewegen und ihn mit der anderen Hand zu inspizieren. Er war über dieses Wunder höchst erstaunt. Einige Wochen später kam der Mann wieder zurück, brachte etwa 200 Leute mit sich und erzählte vielen in dem Treffen, er habe seinen alten Job zurückbekommen und zahlreiche von denen, die er mitgebracht hatte, brauchten Heilung. Und da die Leute aus der Menge für sie beteten und auf jeden Einzelnen die Hände auflegte, verließen sie den Abend komplett wiederhergestellt. Halleluja. Amen. Kannst du das sehen? Kannst du sagen, Herr, ich hebe meine Augen auf, um zu sehen eine neue Dimension, wo komplett neue Gliedmaßen rauswachsen, wo komplett neue Organe entstehen, wo komplett, weißt du, was zerstört war, wiederhergestellt wird. Halleluja. Ja, wir haben erlebt, dass Gott Menschen neue Zähne gegeben hat. Ja? Goldzähne zum Beispiel, Silberzähne, Platinzähne, alles Mögliche. Aber ich lese dir ein Wunder vor, das tut auch da nochmal deine Sicht auf eine neue Ebene heben. Halleluja. Das ist das Wunder von der Schwester, oder das sind die Wunder, die Schwester Lucille damals in der Azusa Street hatte eine besondere Salbung dafür, für Menschen. Damals war es ja noch so, da gab es ja noch nicht diese medizinische Versorgung und deswegen hatten die Leute meistens nur noch Stummel im Mund. Und sie drückte einfach ihre Finger auf die verdorbenen Zähne und betete um Heilung. Ich fragte sie, waren sie entzündet und mit schlechtem Zeug gefüllt? Sie schaute mich daraufhin mit einem leichten Grinsen an. Ich fragte sie, du hast deinen Finger auf ihre Zähne gedrückt. Wieder mit diesem Grinsen antwortete sie, yeah. Und was, wenn keine Zähne mehr da waren, fragte ich sie dann scherzhaft. Jetzt brachte Schwester Lucille ihre Geschichte zum Höhepunkt. Dann legte ich meinen Finger auf das freiliegende Zahnfleisch. Ich habe tatsächlich viele Male auf das Zahnfleisch gepresst und den neuen Zahn meinen Finger hochdrücken lassen. Also der neue Zahn hat sie hochgeschoben gegen ihren Finger. Bei den richtig verfaulten Zähnen kam dann all das schlechte Zeug heraus. Wir nahmen dann ein Taschentuch, um das schlechte Zeug abzureiben und ein neuer Zahn erschien an dieser Stelle. Ein Mädchen kam, ihre zweiten Zähne waren von Anfang an verfault und schwarz herausgewachsen. Die Mutter fragte, wird Gott das heilen? Lucille sagte, Gott wird alles heilen und ich liebe es, für Zähne zu beten. Sie brachte das Mädchen zu ihrer Mutter und bat die anderen um ein Taschentuch und eine Tasse. Lucille nahm das Taschentuch und legte es über den Mund des Kindes. Sie betete und eine Handvoll von geschwärzten Zähnen fiel einfach so aus dem Mund des Kindes in die Tasse hinein. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Das ist erst der Anfang. Jetzt sind sie ja weg, die Zähne. Sie braucht ja neue. Könnt ihr euch vorstellen, was das Kind gedacht haben muss, als diese kleine Frau ihre Zähne herausnahm? Komplett zahnlos schaute dieses Kind sie weiterhin nur an. Lucille sagte zu ihr, Jesus gibt dir jetzt komplett neue Zähne und wir werden richtig viel Spaß dabei haben, sie in deinem Mund erscheinen zu lassen. Sie drückte im ganzen Mund des Kindes auf das Zahnfleisch, worauf dann an den jeweiligen Stellen ein Zahn nach dem anderen wuchs. Sie hätte sie auch alle auf einmal wachsen lassen können, aber Lucille spielte gerne. Die war noch ein Teenager damals. Alle Zähne des kleinen Kindes wuchsen perfekt. Hat es wehgetan, als die verfaulten Zähne herausgefallen sind, fragte ich. Lucille erwiderte, das Kind habe nichts dabei gespürt. Dennoch meinte das kleine Mädchen, es habe irgendwie gekitzelt, als die Jesuszähne in ihrem Mund wuchsen. Jesus, wie wär's damit? Oh. Noch eins, okay? Könnt ihr noch eins? Okay, dann nehmen wir hier. Ich muss das Buch lesen. Ja? Ich habe es in der Glory Life Schule, habe ich ein paar dieser Wunderberichte vor einem halben Jahr vorgelesen. Ja, das ist hier ein Mensch, da kam ein Kind in die Azusa Street. Ich wundere mich immer noch, wenn ich darüber nachdenke. Eines Tages fand Schwester Dundee unter den Besuchern der Azusa Street ein schrecklich entstelltes Kind, welches etwa 5 Jahre alt war. Sein Kopf war voller Narben. Die Familie erzählte, die Ärzte hätten sein Gesicht buchstäblich Stück für Stück wieder zusammenflicken müssen, nachdem er im Alter von 2,5 Jahren die Treppe hinunter und auf einen Betonboden gefallen war. Die betroffene Seite des Gesichtes hing knapp 1 Zentimeter tiefer als der Rest seines Kopfes. Schwester Dundee erkannte, dass er auch geistig nicht mehr normal war. Ihre Reaktion: Oh, wie wunderbar, Gott wird verherrlicht, wenn Dinge wie diese passieren. Der Vater fragte: Dinge wie diese? Er wird geheilt, erklärte sie. Wissen Sie, zu jener Zeit sagten sie nicht, Gott wird, sie sagten, er ist geheilt. Sie hatten so viel Vertrauen, dass Gott jeden und alles heilen wird. Lasst mich den Jungen auf meinen Schoß halten, sagte sie, während sie ihn hinsetzte und legte ihre Hand auf seinen Kopf. Schwester Dundee erklärte, sie habe sehen und spüren können, wie sich während ihres Gebetes ihre Hand bewegte und verschoben wurde. Schließlich nahm sie ihre Hand weg und das Gesicht des Jungen war völlig normal. Auch geistig war er geheilt. Nun kommt das Erstaunliche. Dieses einst entstellte Kind wuchs auf und wurde ein gut aussehender Hollywood-Star. Sein Name war Robert Montgomery. Er wurde ein Bühnen- und Filmschauspieler sowie ein Regisseur. 1937 wurde er für eine akademische Auszeichnung als bester Schauspieler nominiert. Weißt du, ja. Halleluja! Amen! Ich könnte noch viele weitere vorlesen. Aber weißt du, da ist eine neue Dimension. Streck mal deine Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unseren Blick erheben möchtest heute an diesem Tag, Herr. Herr, wir sind wirklich am Übergang in eine neue Zeit, Herr. Am Übergang in eine neue Dimension, Herr. Eine neue Dimension der Ernte und eine neue Dimension der Wunder, Herr. Eine neue Dimension der kreativen Wunder, Herr. Eine neue Dimension dessen, Herr, was kein Auge gesehen hat, was in kein Ohr gekommen ist, was kein menschliches Herz bisher wahrgenommen hat, aber es ist möglich in dir. Und weißt du, ich möchte etwas sagen, ganz kurz. Um in diese Dimension hineinzugehen, ist das Entscheidende, dass du deinen Verstand ausschaltest. Das ist entscheidend. Du musst deinen Verstand niederwerfen. Du kannst dir das nicht vorstellen. Also versuch es dir vorzustellen. Also ich hab wirklich schon viele Wunder gesehen, wo Gott Metall im Körper aufgelöst hat oder verwandelt hat, habe ich schon viele Wunder gesehen. Aber ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, wie Gott es macht. Einmal hat ein Metallingenieur saß im Gottesdienst dabei, der hat gesagt, kam nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, ich weiß, wie der Geruch von verdampfendem Metall ist aus meiner Praxis. Und er sagt, als du gebetet hast für die Person und das Metall hat sich aufgelöst, habe ich diesen Geruch von verdampfendem Metall wahrgenommen. Also eine mögliche Erklärung wäre, Gott lässt Metall verdampfen. Aber frag mich, wie er das macht. Da brauchst du so eine Hitze, da müsste der ganze Körper verbrennen gleichzeitig. Es geht gar nicht. Also du kannst es dir nicht vorstellen. Also der Schlüssel ist, dass wir unseren Verstand niederwerfen. Also sprich mir einfach mal nach. Sag, Herr, ich gebe dir meinen Verstand. Ich gebe dir die Begrenzung meines Verstandes. Ich gebe dir alles, was ich bisher gesehen habe. Und alles, was ich bisher nicht gesehen habe. Und ich glaube dir, dass du mich jetzt in dieser Zeit dafür bestimmt hast, Dinge zu sehen, Dinge wahrzunehmen, Dinge zu erleben, die ich noch nie erlebt habe. Ich entscheide mich, dir zu glauben. Ich kapituliere mit meinem Verstand. Und ich sage, danke, Herr, du hast es proklamiert. Ich nehme es. Jetzt ist die Zeit dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Seid ihr da dabei? Halleluja. Pass auf. Jetzt setzen wir es gleich in die Praxis um. Amen. Jetzt wird's ganz still. Ach so, ja, einfach mal so proklamieren. Okay, glauben wir dem Herrn. Ja, super. Aber jetzt konkret. Pass auf, wer hier im Raum braucht ein kreatives Wunder in seinem Körper, braucht eine Heilung von einer medizinisch unheilbaren Krankheit? Wenn du sagst, ja, bei mir ist es nicht ein komplettes Bein, das rauswachsen muss, ist nicht schlimm. Es darf auch weniger sein. Wir zielen auf das Höchste und dabei erwischen wir all das andere mit, okay? Aber wenn du in irgendeiner Form ein Wunder, wirklich ein Wunder in deinem Körper brauchst, ja, dann einfach gerade da, wo du bist, steh einfach mal auf. Auch auf der Empore, steht einfach auf, überall. Ja, okay, du brauchst ein Wunder in deinem Körper. Okay, preist den Herrn. Egal, was es ist, verstehst du? Es gibt kein Limit. Wenn du, vielleicht hast du bisher gesagt, oh, für diese Sache bin ich noch nie aufgestanden, weil da habe ich einfach gedacht, naja, okay, damit muss ich leben, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott das macht. Ja? Okay, vielleicht ist es auch einfach, du bist einfach hierher gekommen und du hast vielleicht eine dieser Sachen, die wir bei uns schon als gewöhnliche Wunder eigentlich bezeichnen würden, die wir immer wieder erleben. Das ist auch gut, ist auch für dich, darfst du auch aufstehen. Ja? Weil wir, indem wir auf das Höhere zielen, erwischen wir das andere gleich mit. Preist den Herrn. Okay, jetzt stehen einige Leute. Jetzt machen wir Folgendes. Ihr anderen steht einfach auch auf. Und die, die gerade jetzt stehen, ihr hebt zusätzlich eure Hand. Also die, die ein Wunder brauchen, ihr hebt zusätzlich eure Hand. Ja, so. Okay, und jetzt ihr anderen, geht einfach auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat. Stellt euch einfach zu jemand hin. Macht noch nichts, gar nichts machen. Ich führe euch da ganz genau rein. Macht noch nichts, aber stellt euch zu der Person hin. Wenn eine Person bei dir steht, du hattest deine Hand gehoben und eine Person steht jetzt bei dir, dann nimm deine Hand wieder runter. Okay, dann nimm sie wieder runter. Wenn jemand bei dir steht, dann nimm sie runter. Okay, wenn da noch niemand steht, dann lass sie oben und warte, dass jemand zu dir kommt. Auch da oben, schaut einfach um, auch auf der Empore, schaut einfach, wo jemand um euch herum ist. Geht zu der Person. Noch nicht beten, nichts machen, gar nichts. Okay? Okay, ich sehe immer noch Hände. Sind Leute, die noch bei niemand stehen? Du brauchst selber kein Wunder, aber du stehst noch bei niemand. Stell dich einfach zu jemand hin. Das ist für jeden, das kann jeder, verstehst du? Das ist nicht irgendwie für irgendwelche Spezialisten, sondern das ist für jeden, der glaubt. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Da gibt es kein Limit und keine Begrenzung. Okay, das passiert durch die oder das passiert durch jene. Okay, hier ist noch eine Hand. Da oben, da sind noch Hände. Okay, pass auf. Ich glaube, auf der Empore, da geht es nicht ganz auf. Pass auf, da müsst ihr einfach zu euch zusammentun. Zwei, die beide ihre Hand gehoben haben, gehen einfach aufeinander zu. Nicht Ehepartner, sondern woanders. Ja. Geht einfach aufeinander zu. So. Da ist noch jemand, geh einfach auf jemanden zu, halt einfach Ausschau, wo ist jemand noch, ist noch sonst noch jemand auf der Empore, der noch niemand hat? Ist noch jemand, weil da ist noch eine Frau, die, gehst du nach oben, super, wunderbar, vielen Dank. Okay, dann legst du ihr da oben gleich die Hand auf. So, jetzt pass auf, jetzt leg einfach mal der Person die Hand auf die Schulter und frag sie einfach und sag, wo brauchst du ein Wunder? Noch nicht beten, noch nichts machen, einfach nur fragen, wo brauchst du ein Wunder? Okay, wo brauchst du ein Wunder? So. Und dann, wenn du sie gefragt hast und du weißt jetzt, was es ist, was sie braucht, da brauchst du keine lange Krankengeschichte oder so, du musst nicht die ganze Krankenakte jetzt durchgehen, sondern einfach, wo brauchst du konkret ein Wunder? Ein kreatives Wunder, ja? Ein neues Kniegelenk, ein neues Hüftgelenk, ein neuer Fuß, ein neuer Knochen, ein neues Herz, was auch immer, unheilbare Krankheit, Krebs im Endstadium oder was auch immer, das ist das, was du jetzt sagst. Was die Person hört. So, und jetzt, Achtung, hört mir genau zu. Jetzt fragt die Person, darf ich dir in dieser Sache dienen? Fragt sie, darf ich dir in dieser Sache dienen? Okay. So, und jetzt, übrigens, wenn ihr euch zu zweit zusammengetan habt, dann entscheidet, wer als erstes dem anderen dient und dann wechselt ihr, okay? So, jetzt, die jetzt der anderen Person dienen, sprich mir einfach mal Folgendes nach. Sag, Vater im Himmel, ich strecke mich aus im Glauben nach dem, was ich bisher nicht erlebt habe. Ich werfe meinen Verstand nieder. Ich schalte ihn aus. Und ich glaube dir jetzt für deine Wunderwirksamkeit. In Jesu Namen. So, und jetzt legst du die Hand entweder auf die Stelle, wo das Problem ist, wenn das möglich ist. Wenn nicht, dann leg die Hand auf den Kopf. Und jetzt beginnen Sprachen zu beten. Und dann, pass auf, dann werde ich einfach von vorne ein Gebet sprechen, wo ich kreative Wunder freisetze hier im Raum, wo ich Krankheiten befehle. Und dann gibst du den konkreten Befehl, diese Sache, die genau diese Sache gibst du dann den Befehl. Korabasikadada. Und du sprichst dann hinein. Ich sag dir, wann du es tust, wann du den Befehl gibst, okay? Kiarabasikadadabashikadadabasandakadadabasikadadada. Orabasikadadadabashikadadadabasakadadadada. Orabasikadadadabashikadadadadadada. Oh Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Herrlichkeit heute Morgen hier in diesem Raum, Herr. Wir danken dir, dass der Himmel offen ist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass nichts unmöglich ist, Herr. Herr, was kein menschliches Auge gesehen hat, kein menschliches Ohr gehört hat, in kein menschliches Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben, Herr. Und in dem Namen Jesu Christi befehlen wir jetzt, Organen in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen, Gelenken sich zu rekreieren in dem Namen Jesus. Jetzt darfst du den Befehl geben für diese spezielle Situation bei dieser Person. Wir befehlen in dem Namen Jesu Christi, neue Bandscheiben sich zu kreieren. Wir befehlen in dem Namen Jesu Christi, neue Gliedmaßen sich zu bilden. Wir befehlen in dem Namen Jesu Christi, neue Organe zu entstehen in diesen Körpern. Wir befehlen in dem Namen Jesu Christi, Leben da, wo tot war. Wir sagen, totes Gewebe, komm zum Leben zurück. In dem Namen Jesus, Herr, danke, Vater, für deine Auferstehungsherrlichkeit in diesem Raum, Herr. Oh, wir danken dir, Vater, Herr, für deine Auferstehungsherrlichkeit in diesen Körpern, Herr. Ja, gib den Befehl, sprich hinein in Jesu Namen. Neue Ohren, neues Trommelfell, neue Augen, neue Netzhaut, neue Makula in dem Namen Jesus. Gib den Befehl, sprich hinein, sprich hinein, sprich hinein. Neue Zähne kommt hervor in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus, sprich im Glauben, sprich im Glauben, sprich im Glauben. Und wenn du im Glauben gesprochen hast, dann handle im Glauben, handle im Glauben. Das heißt, wirke das Wunder. Lass oder wirke mit der Person. Tu etwas mit der Person zusammen, was vielleicht die Person vorher nicht tun konnte. Ja, tu etwas, lass sie aktiviert werden, lass den Arm aktiviert werden, lass das Bein aktiviert werden. Oder schau in ihren Mund, was in ihrem Mund sich verändert hat. Tu einfach etwas, was es testet. Wenn das Ohr schwerhörig war oder taub war, dann schnipp an dem Ohr. Tut etwas Aktiviertes. Wenn du reingesprochen hast, dann aktiviere es. Wenn du reingesprochen hast, dann aktiviere es. Dann aktiviere es. Tut es zusammen. Mach es zusammen. Frag die Person, bist du bereit aufzustehen? Ja, mach es mit der Person zusammen. Überfordere sie nicht, aber mach es mit der Person zusammen. Ermutige sie, einen Schritt im Glauben zu gehen. Halleluja. Halleluja. Und während du das tust, denke nichts, sondern lass einfach Gott wirken. Denke nichts. Überleg nicht, passiert es nicht, sondern es ist klar, das muss passieren. Es wird passieren. Es geht gar nicht anders, weil Gott ist hier, seine Herrlichkeit ist hier. Also denk nichts, wirf den Verstand nieder, denk nichts in Jesu Namen. In Jesu Namen, dein Verstand schweigt und das Wunder geschieht in dem Namen Jesu Christi. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, hier ist seine heilende Kraft. Oh, hier ist seine wunderwirkende Kraft. Oh, Vater, wir preisen dich. Auch auf der Empore, seine wunderwirkende Kraft. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wenn du merkst, okay, etwas wächst zum Beispiel, etwas wächst, dann sprich weiter in Sprachen, ohne zu denken. Denk einfach nicht, sondern sprich weiter in Sprachen. Schau zu, wie Gott das Wunder tut. Schau zu, wie Gott das Wunder tut. Halte Ausschau nach dem Wunder. Halte nicht Ausschau nach dem, was noch nicht ist, sondern halte Ausschau nach dem Wunder. Wenn es um einen Knoten geht, der sich auflösen soll, dann sagt der Person, sie soll die Hand wegnehmen von der Stelle, lass die Kraft Gottes einwirken und dann lass sie nochmal die Hand drauf tun. Halleluja, Halleluja. Und checken, was passiert ist. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Handle im Glauben. Handle im Glauben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben für alles, was er tut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Wenn du manche Sachen kannst du nur testen, indem du auf die Toilette gehst. Dann geh auf die Toilette und schau nach. Oder du musst die Treppe einmal hoch und runter laufen, hier im Gebäude, um zu checken, ob das mit deinen Knien gut ist. Oder was auch immer es ist. Tu all das, was notwendig ist, um zu checken, was passiert ist. Okay? In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Pass auf. Pass auf. Ich möchte einfach mal, ihr könnt gleich nochmal reinsprechen für die zweite Person, könnt wechseln. Aber ich möchte jetzt an der Stelle kurz sehen. Bei wem ist etwas passiert jetzt? Du merkst, da ist etwas passiert, physisch in deinem Körper. Wink einfach mal mit deiner Hand. Wenn bei dir was passiert, überall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, auf dem Empore 11, 12, 13, 14. Halleluja, danke, hier da hinten auch, 15, 16. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt pass auf. Für alle die, die die zweite Person, der zweiten Person noch nicht gedient haben, sprich bei der anderen Person rein, gib auch da den Befehl, sprich in Sprachen. Wenn bei der Person, für die du gerade jetzt gesprochen hast, reingesprochen hast, den Befehl gegeben hast, Dinge besser geworden sind oder vielleicht auch sich im Sichtbaren noch nichts verändert hat, darfst du noch ein zweites Mal reinsprechen jetzt. Ja, darfst du noch ein zweites Mal reinsprechen, im Geist, noch eine zweite Runde. Komm, lass uns nochmal alle in Sprachen beten. Oh, danke, Vater, für die Engel, die hier im Raum sind, Herr. Oh, kreative Engel. Halleluja. Halleluja, das ist ein kreativer Engel, der vor dir steht. Halleluja, danke, Jesus, für das kreative Wunder. Danke, Vater, für deine kreative Kraft, die wirksam ist, Herr. Danke, Vater. Ja, das sind kreative Engel gerade jetzt. Halleluja. Sei nicht passiv, sondern gib den Befehl. Gib den Befehl in Jesu Namen. Gib den Befehl. Sprich rein in Jesu Namen. In Jesu Namen. Dann sag, okay, nimm die Hand weg. Nimm die Hand einen Moment weg. Lass die Kraft einwirken. Und dann halte Ausschau nach dem Wunder. Halte Ausschau nach dem Wunder. Wichtig ist, lass die Person nicht die Hand auf der Stelle liegen lassen, wo das Problem ist. Weil sonst ist die Gefahr, dass sie Ausschau hält danach, dass es, ob es noch da ist. Sie muss die Hand wegnehmen und dann wieder drauf tun. Ja, weil sonst blockieren wir manchmal den Durchbruch der Heilungskraft Gottes. Ja, einmal kurz weg und dann wieder drauf. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns Jesus nochmal die Ehre geben für alles, was er tut. Halleluja. Danke, Jesus. Dir sei alle Ehre. Oh, dir sei alle Ehre. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Pass auf. Jetzt möchte ich nochmal, mache ich nochmal die Umfrage. Jetzt müssen eigentlich so ziemlich alle durch sein. Nochmal die Umfrage. Wer stellt fest, dass jetzt in diesen, in der ersten oder in der zweiten Runde, wo wir jetzt gerade gebetet haben, oder in beiden, dass sich etwas in seinem Körper verändert hat. Etwas ist passiert, da ist ein Wunder passiert, wo du sagen kannst, ja, da ist ein Wunder passiert in meinem Körper, da ist etwas passiert. Wink einfach mit der Hand, wink mit der Hand. Ich schau mal hier drüben, wer ist alles hier drüben? Hier, ja, da hinten, zwei, da, drei, vier, wink, fünf, wink mit der Hand, sechs, sieben, Halleluja, da, acht, neun, zehn, wink da mit der Hand, elf, zwölf, da drüben 13, Halleluja. Hier, bei wem ist hier alles, was passiert? 14, 15, okay, super, 16. Da oben auf der Empore 17, 18, 19. Da auf der Empore, wo ist was passiert? Wink einfach mit der Hand, wenn bei dir was passiert ist. Halleluja, danke Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre, Halleluja. Jetzt pass auf. Die Bibel lehrt, dass erstens, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Das heißt, wenn wir ein Zeugnis hören von dem, was Gott tut, setzt sich im Geist Glauben frei für weitere Wunder. Weil es ist wie eine Prophetie auf weitere Wunder hin. Gleichzeitig ist es so, dass Jesus gelehrt hat, als er diese 10 Aussätzigen geheilt hat, kam nur einer wieder zurück und hat Zeugnis gegeben. Und zudem hat er gesagt, dein Glaube hat dich ganz gemacht. Das heißt, er hat das Wunder komplettiert durch das Zeugnis, das er gegeben hat. Wenn du also jetzt hier bist und du kannst sagen, jawohl, in meinem Körper ist ein Wunder passiert, da ist etwas hat sich verändert, was Kreatives, was anderes, Schmerzen sind weggegangen, was auch immer. Irgendwas, wir wollen einfach Gott die Ehre geben für die kleinen und für die großen Dinge. Aber für einfach alles, wo du sagen kannst, da möchte ich Gott, da kann ich Gott die Ehre geben, dass er was getan hat. Komm einfach ganz schnell nach vorne und gib dein Zeugnis weiter. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Wir haben hier ein Mikrofon. Einfach alle, kommt einfach alle nach vorne. Ihr könnt euch hier in der Reihe aufstellen, auch von der Empore, kommt einfach runter. Wenn du einfach gerade dich gemeldet hast, bei dir hat sich was getan, dann komm einfach nach vorne und gib einfach weiter. Ja, komm ruhig raus hier. Ihr könnt auf beiden Seiten von mir stehen. Ihr könnt hier eine Schlange machen und da eine Schlange machen. Das ist okay, genau. Da ist eine Schlange. Okay, kommt einfach, ja genau, auch von oben von der Empore, kommt einfach runter. Wenn du einfach etwas hast, wofür du Gott die Ehre geben möchtest, geben wir mal denen, die jetzt schon hier vorne sind, mal einen Applaus. Halleluja. Halleluja. Die auf der Empore, ihr braucht ein bisschen länger. Aber dann komm einfach runter und gib einfach Jesus die Ehre, was passiert ist. Und ich fange mal hier an auf der Seite. Was ist bei dir passiert? Die Margarete hat für meine Augen. Können wir das? Die Margarete hat für meine Augen gebetet. Was war mit deinen Augen? Und ich habe so ein bisschen Schleier vor den Augen. Schleier gehabt. Ja. Grauer Star oder was hat der Arzt so gesagt? Ich war noch nicht beim Arzt. Aber okay, immer, Schleier. Ja. Wie lang? Und auch schon länger. Und ich habe jetzt Linsen an. Ja, Kontaktlinsen. Und sie hat auch für die Stärke gebetet. Aber ich sehe jetzt schon alles viel klarer. Du siehst alles viel klarer. Ja, das heißt, ja. Der Schleier ist weg. Ja, der Schleier ist weg. Halleluja. Danke, Jesus. Ja. Amen. Ja, Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Was ist bei dir passiert? Auch der Schleier vor den Augen ist weniger geworden, deutlich weniger. Halleluja, Amen. Aha, Gott ist am Augenheil. Nimm das als Prophetie gleich für dich. Augenheilung fließt. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich hatte Fußschmerzen ziemlich stark und die sind jetzt weg. Du hattest Fußschmerzen ziemlich. Wie lange hattest du die? Das ist schon ein halbes Jahr jetzt, wo ich halbes Jahr einbete, aber jetzt ist wirklich. Das heißt, du hattest die permanent, die Schmerzen? Ja, ja. Das hat richtig wehgetan. Hat richtig wehgetan. Ja. Und jetzt lauf mal. Ja, gut. Alles gut. Preist den Herrn, keine Schmerzen mehr. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also mein Finger hat sich sehr wehgetan, weil Gelenk ist so rausgerutscht hat. Was ist rausgerutscht? Mein Gelenk. Dein Gelenk ist rausgerutscht. Also es war so ein Schnappfinger, oder? Nein. Weiß ich nicht. Also diese Gelenk war hier draußen. Ach so, das Gelenk war verschoben danach draußen. Und dann habe ich in der Früh so zurück. Du musst es in der Früh immer das Gelenk wieder zurücktun, weil es so rausgerutscht ist. Ich habe sehr viel Schmerzen. Wow, das ist ja heftig. Und deswegen hattest du sehr viel Schmerzen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt habe ich keins mehr. Jetzt hast du keine Schmerzen mehr und das Gelenk ist am richtigen Platz. Ja. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Ich glaube, das ist ein kreatives Wunder. Zeig mal, das stand hier so raus, oder was? Ja, hier. Und dann Und jetzt kannst du es auch nicht mehr raus oder rein machen. Jetzt ist fest. Ja. Jetzt ist fest. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Lustig, ha? Ja. Oh, wir haben Spaß. Amen. Samuel hat schon gesagt, hab Spaß mit dem Herrn. Halleluja. Amen. Sei gesegnet. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Was hat Jesus getan? Ich habe Probleme mit Schleimhäute, dass die sehr trocken sind immer noch, immer wieder. Mhm. Und immer am Mund ist es anders. Augen kann ich noch nicht sagen, ob es nur die Trockenheit ist. Okay, das heißt, du hast jetzt gemerkt, wie deine Mundschleimhäute feucht wurden. Genau, einfach. Jetzt gerade als gebetet wurde. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Weißt du, Herr, was ist bei dir passiert? Also ich habe mal als Kind die Diagnose gekriegt, hypersensibles Bronchialsystem, und habe immer Probleme mit Verschleimung gehabt. Aha. Und jetzt ist mir eben während des Gebets total heiß geworden. Hattest du jetzt da akute Verschleimung gehabt auf dem Bronchien? Ja. Das heißt, du konntest nicht richtig durchatmen? Ja, das ist schon eine Enge. Genau. So eine Enge. Genau. Und jetzt ist heiß jetzt geworden? Jetzt ist heiß geworden und jetzt ist weit geworden. Jetzt ist weit? Das heißt, du kannst wieder richtig tief durchatmen? Ja. Atme mal so richtig durch. Ah. Halleluja, Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Super. Was ist bei dir passiert? Ich hatte schon 10 Jahre lang Knieschmerzen am linken Knie. Ja. Und dann ist es wieder mal besser geworden und dann war es wieder schlimmer. Ja. Und so war es die ganze Zeit. Und, halt und als du jetzt hierher kamst, wie war es da? Und jetzt, ich habe es auch gespürt. Ja. Das, was wie groß war der Schmerz, wenn 10 der hohe Schmerz ist und 0 ist nichts? Man kann sagen, so 5 etwa. So mittelstarke Schmerz. Und dann hat er gebetet und jetzt kann ich das Bein bewegen. Ich merke nichts mehr. Halleluja. Ja. Das heißt, du konntest vorher auch nicht richtig bewegen. Ja. Und jetzt ist es geheilt. Ja. Preis den Herrn, danke, Jesus. Danke. Amen. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich habe mir beim Laufen einmal so Bänder oder Sehne da so überdehnt und seit, glaube ich, ein Dreivierteljahr jetzt einfach immer Schmerzen, vor allem beim Sitzen. Aha. Und wir fahren ja heute wieder heim nach St. Pölten, das heißt 6 Stunden sitzen, und jetzt da hat jemand für mich gebetet und jetzt ist es weg. Also danke. Das heißt, du hattest Schmerzen gehabt, als du hergekommen bist noch. Und beim Sitzen. Beim Sitzen einfach. Das heißt, auch während dem Gottesdienst hattest du Schmerzen. Genau. Und jetzt, und deswegen kann ich jetzt sagen, es ist jetzt weg. Es ist jetzt weg. Halleluja. Danke. Amen. Und so bleibt es. Und du wirst gut nach Hause kommen. Amen. Was ist bei dir passiert? Kreuzband-OP vor 4 Jahren circa. Kreuzband-OP. Also es war wirklich die Kniescheibe heraus und ich habe es ganz zerfetzt. Das heißt, es musste ganz neu gebildet werden. Ja, was gebildet? Was heißt ein neues Knie? Die nehmen da von hinten Gewebe raus und Sehnen und setzen das da ein. Und ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, das ist zu fest. Das hat nie zusammengepasst mit dem anderen Bein. Das heißt, du hattest Bewegungseinschränkungen dann trotzdem? Genau, wenn da eine Manschette drüber wäre. Einfach so eine feste Manschette. Und das ist aber nicht so, dass du das nicht aushältst. verletzt, aber es ist immer da. Ist immer und da, ich war immer eine Läuferin und jetzt hat es mich oft gar nicht laufen. Das heißt, du konntest also joggen oder sowas? Genau. Ja, das konntest du nicht. Ja, und der Wolfgang hat jetzt für mich gebildet, ja. Es haben sich da ein bisschen so Deformationen gebildet, also es war wirklich irgendwas nicht so gemacht, wie es gehört. Ja. Und hat und jetzt gebetet und wir wollten, dass die Stelle auswächst und währenddessen ist aber diese Manschette völlig abgefallen. Also ich schicke euch dann ein Foto vom Laufen. Halleluja, Amen. Danke, Jesus. Das ist ja der Hammer. Stark. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Komm noch näher. Ich beiß nicht. Ich habe vor ein paar Wochen Atembeschwerde gekriegt. Bin nachts aufgewacht und habe keine Luft mehr bekommen. Oh. Und dann hat es so angefangen, habe ich es halt ausgezögert noch. Und dann musste ich aber doch, ich bin dann freiwillig in die Notaufnahme im Krankenhaus. Yeah. Was haben die gesagt? Oh, und dann habe ich ja Herzkandida. Aha, ja, Herzprobleme. Mhm. Ja, Herz. Mhm. Und dass mein Herz nur noch sehr schwach arbeitet. Mhm. Ich bin jetzt 80. Aha. Aber es ist mal, und dann und dann Tablette, nur Tablette. Okay. Und ich habe so Schwierigkeiten gehabt, die einzunehmen. Ja. Und dann habe ich so... Nur Jesus kann mich heilen. Ja. Und als du jetzt hierher kamst, was waren deine Symptome? Was hattest du für Symptome gehabt? Hoher Blutdruck. Hohen Blutdruck, das hast du gemerkt innerlich? Ja. Dass es, der ging hoch und runter, ganz tief durch die Medikamente. Ja. Und ich habe mich so gesträubt gegen die Medikamente einnehmen. Aber wie waren die Symptome jetzt, bevor gebetet worden ist? Also du hattest hohen Blutdruck, das heißt, du hast gespürt, dass es wie hat sich das angefühlt? Vor dem Gottesdienst noch. Einfach komisch oder schwindelig? Oder? Ja, ich war die ganze Zeit dann schwindelig durch die Medikamente, aber ich habe gestern schon gestern Abend keine mehr angenommen. Okay. Und heute Morgen nicht mehr. Ich habe gewusst, ich gehe daher. Und nur Jesus kann mich heilen. Ah, interessant. Das war schon lang so. Und der Arzt hat zu mir gesagt, ich muss die Medikamente. Okay. Und jetzt pass auf, woher weißt du jetzt, dass du geheilt bist? Ich habe weinen müssen, es hat sich was geöffnet. Es hat sich was geöffnet? Ja, und ich zieh deine Beine. Zieh dein Bein. Die Kraft Gottes zieht durch den Körper durch. Ja, also ich habe, bei mir hat sich was geöffnet. Halleluja. Ich fühle mich jetzt freier. Ja, weißt du. Ich war ja schon einmal da. Okay, kann ich mich nicht daran erinnern, aber. Sehen wir dir, aber ich war doch noch nicht so weit, ich habe es nicht geschafft, dann heimzugehen und die Medikamente weglassen. Ah, das war auch schon mal wegen hohem Blutdruck oder was? Ja. Ah, okay, aber jetzt waren diese Herzprobleme. Und jetzt glaubst du, dass diese Herzprobleme weg sind? Ja. Amen. Gut, da glauben wir mit dir. Und wir danken dir, Vater, Herr, dass dieser Strom, auch dieses, was sie jetzt spürt, Herr, dass es das komplette Werk tut, Herr, und dass dieses Herz komplett in die göttliche Ordnung kommt. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Oh, sie ist wirklich unter der Kraft Gottes. Glory. Amen. 80-jährige Betrunkene. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ja, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Ich bin vor 10 Wochen auf den Kölner Dom raufgeklettert, 94 Meter Wendeltreppe und danach hatte ich ziemliche Schmerzen und konnte jetzt 10 Wochen schon nicht mehr arbeiten. Mhm. Und nachts ziemliche entsetzliche Schmerzen, nur mit ganz starken Opiaten, das noch auszuhalten. Oh, wow. Und auch die letzte Nacht war zwar schon besser, aber war irgendwie immer noch nicht toll. Ja. Und, du hattest Schmerzen, als du herkamst dann? Ja, und ich wollte eigentlich hier gar nicht her. Ja. Gibt's also sowas auch, dass jemand nicht hierher will? Ich bin mit meiner Frau, mit meinem Vater, der auch ziemliche Schmerzen hat, für den hast du auch gebetet. Okay. Und es ist viel besser geworden. Viel besser. Amen. Und ich habe auch von dem lieben Buddha hier für mich beten lassen, ich möchte gerne die Gabe der Zungenrede haben, Diabetes. Amen. Einfach mit Jesus noch viel enger verbunden zu sein. Halleluja. Pass mal auf, du wirst es gerade jetzt empfangen, weil das Wort Gottes sagt, wenn wir ihn bitten um den Heiligen Geist, dann wird er uns nichts anderes geben. Ja. Halleluja. Vater, füll ihn gerade jetzt mit dem Heiligen Geist, Herr. Füll ihn mit deiner Kraft, Herr. Danke, Herr, dass du seine Bandscheiben geheilt hast, Herr. Und danke, Vater, dass du auch die... Oh, er betet schon in Sprachen. Was bete ich da noch lange? Halleluja. Halleluja. Lass es fließen. Danke, Jesus. Sprich einfach immer weiter. Und lass dich nicht rausbringen, wenn irgendwann mal ein Gedanke kommt, vielleicht, wenn du zu Hause bist. Oh, ist das wirklich echt? Habe ich es wirklich empfangen? Sprich einfach weiter. Und es wird sich immer mehr entfalten. Halleluja. Amen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Gut, dass du gekommen bist. Preist den Herrn. Was ist bei dir passiert? Ja, ich bin heute Morgen mit Genickkopfweh aufgewachsen, Migräne. Migräne, okay. Ja, das habe ich seit 20 Jahren, mal mehr, mal weniger. Schon weniger geworden und heute Morgen wieder. Ja. Und was waren die Symptome, dass du Kopfschmerzen hattest stark? Kopfschmerzen, ja. Ja. Und jetzt, was ist passiert? Jetzt ist es besser? Es ist noch nicht ganz weg, aber... Ja, ich spüre es immer wieder, dann schicke ich es wieder fort. Okay, pass mal auf. Dann sprechen wir nochmal rein. Dieser Kampf kommt jetzt zum Ende da in dir. Befehl diesem Geist, der dahinter steht, auch hinter dieser Migräne, dich jetzt zu verlassen. In dem Namen Jesus. Frei los. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Geben wir mal Jesus die Ehre für all diese Zeugnisse. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Und ich weiß, viele Sachen, auch manche Dinge, die ich dir vorgelesen habe von den Wundern der letzten Wochen, die können erst in den Tagen danach bezeugt werden, weil du erst dann es feststellst oder weil du erst dann beim Arzt warst, weil dann das Blut untersucht wird oder was auch immer. Dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.net. Ist einfach zu merken. Ja? Wir sind das Glory Life Netzwerk, deswegen .net. Wunder ist Logo. Ja? wunder@glorylife.net. Schreib uns einfach deine E-Mail, was passiert ist, dein Zeugnis, was passiert ist, dass wir Jesus die Ehre geben können für alles, was passiert ist. Wir glauben ihm für die höhere Dimension der Wunder in deinem Leben. Amen. Pass mal auf, zum Schluss, stehen wir nochmal auf, weil ich möchte einfach für jeden auch hier im Raum beten, auch nicht nur im Bereich des Körperlichen, sondern auch in anderen Bereichen deines Lebens. Weißt du, als Gott zu Abraham sagte, hebe deine Augen auf, da ging es das eine Mal, ging es um einen Landbesitz. Ja? Das kann stehen in deinem Leben für eine finanzielle Situation oder eine berufliche Situation oder im Geist auch für deine Familie oder wie auch immer. Das andere Mal, da ging es um die Nachkommen, als er seine Augen erheben sollte. Ja, also definitiv um seine Familie, um seine Kinder. Es gibt unterschiedliche Bereiche deines Lebens, weißt du, wo du vielleicht anstehst sozusagen. Anstehst im Sinne von, oh, ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Ich weiß nicht, wie das passieren soll. Ich weiß nicht, wie der Weg da aussehen soll. Aber das Wort sagt, was du eben nicht siehst mit deinen natürlichen Augen, was du nicht mit deinen natürlichen Ohren wahrnehmen kannst, was du nicht mit deinen natürlichen Sinnen wahrnehmen kannst, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Und deswegen streck einfach mal deine Hände aus in der Herrlichkeit und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du ungewöhnliche, außergewöhnliche Wunderwerke tust im Leben dieser kostbaren Söhne und Töchter. Ich setze es frei, auch in dieser kommenden Zeit, Herr. Herr, dass ihr Glaube, ihre Erwartung auf ein neues Level geht, Herr. Herr, dass kindlicher Glaube, Herr, sie begleitet, Herr. Herr, dass sie sprechen in der Erwartung, es geschieht. So wie es heißt in Hiob 22, 28, dekretierst du eine Sache, so wird sie zustande kommen und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Und so danke ich dir, Vater, dass du deinen Kindern Dekrete in den Mund legen wirst, Herr, wo sie dekretieren, wo sie bekennen, wo sie sprechen, wo sie hineinsprechen in Situationen und Türen öffnen sich auf übernatürliche Art und Weise, Wege ebnen sich auf übernatürliche Art und Weise, Durchbrüche geschehen auf übernatürliche Art und Weise, göttliche Versorgung, göttliche Beförderung, göttliche Gunst bei Menschen, Beziehungen in dem Namen Jesus, Versöhnung. Danke, Vater, Herr, für dein übernatürliches Wirken, Herr. Herr, danke, Herr, dass du unseren Blick erhebst und dass wir sehen, was du tun willst. Oh, danke, Vater. Danke, Vater, dass du uns als ganze Glory Life Bewegung unseren Blick erheben lässt. sodass wir sehen, was du tun willst. Dass wir sehen, was du tun willst in dieser Zeit, Herr. Dass wir sehen, dass wir die Ernte sehen, Herr. Herr, dass wir die Wunder sehen, dass wir die Möglichkeiten sehen, dass wir die Dimensionen sehen, Herr. Herr, die du uns eröffnen möchtest, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, Herr. Danke, Herr, dass diese kostbaren Söhne und Töchter, ja, wirklich von sich reden machen werden, Herr. Durch die ungewöhnlichen Wunderwerke, die durch ihre Hände geschehen, Herr. Jeder Einzelne, Herr. Danke, Herr. So wie heute durch so viele Wunder passiert sind, Herr. So danke ich dir, Herr, dass jeder Einzelne wirklich diese Wunderkraft in seinem Alltag erlebt, Herr. In seinem persönlichen Leben erlebt, Herr. Danke dafür, Heiliger Geist. Danke für das, was du tust. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt möchte ich dich ermutigen an der Stelle, dass du ihm ein Wundersaatkorn säst. Ja, wir werden jetzt gleich hier einmal durchgehen lassen. Du fühl dich völlig frei. Aber wenn du glaubst, dass Gott hier wirklich wirkt, dass Gott hier ist, dass hier eine Dimension des Übernatürlichen einfach sich freisetzt, dann würde ich dir empfehlen, den Heiligen Geist zu fragen, Heiliger Geist, was darf ich als ein Saatkorn in diesen Boden säen? Ein Wundersaatkorn in einen Wunderboden. Vielleicht gibt es konkrete Dinge, die du damit verbinden willst, wo du sagst, ich gebe das im Glauben. Nicht, dass du dir von Gott was kaufen kannst, aber du kannst sagen, ich gebe das im Glauben und ich verbinde das mit der Erwartung, dass du in diesem Bereich meiner Familie oder meiner Arbeit oder meiner Finanzen oder meines Körpers, dass du Wunder wirkst. Und so gibst du im Glauben dieses Saatkorn in diesen Boden. Und das Wort sagt, dass wenn wir im Glauben in einen guten Boden hineingeben, dann werden wir ernten, und zwar 30-fach, 60-fach, 100-fach. Wenn du glaubst, dass hier ein guter Boden ist, dann empfehle ich dir, den Heiligen Geist zu fragen. Empfehle ich dir, auch da dir die Grenzen, die Limits wegnehmen zu lassen. Nicht gewöhnlich zu denken. Weißt du, gewöhnlich ist vielleicht, okay, ich gebe halt jeden Sonntag meine 10 Euro oder 20 Euro oder was auch immer in den Eimer rein. Aber vielleicht sagt Gott dir etwas Ungewöhnliches, auch beim Geben. Dann sei bereit, das zu tun. Wenn du den Betrag, den er dir zeigt, nicht dabei hast, ist kein Problem. Du hast unter deinem Stuhl Verpflichtungserklärungen, die du nutzen kannst. Unter jedem Stuhl ist eine Verpflichtungserklärung, kannst du ausfüllen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, als Zeichen, dass du gegeben hast. Die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause, überweist es in den kommenden Tagen einfach, dann hast du einfach voll mitgegeben. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Infos jetzt eingeblendet, wie du über Livestream geben kannst. Ja, du kannst immer per Überweisung geben, du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben, was einfacher für dich ist. Für die Kreditkarte musst du auf unsere Homepage gehen, die Überweisung einfach über deine Bank, PayPal kannst du über dein Handy machen, wie auch immer. Tu das, was er dir zeigt. Wir glauben Gott, dass wir heute wirklich in einen Wunderboden säen dürfen. Ich glaube das. Ich mache mich mit meiner Frau eins. Meine Frau hört immer für mich, preist den Herrn. Halleluja. Ja, weil ich hier vorne bin, aber sie hört immer für mich mit. Ja, und das gibt sie im Glauben. Und ich glaube Gott, dass wir heute wirklich ein Wundersaatkorn in einen Wunderboden hineinsäen. Und Gott wird es multiplizieren auf wunderbare Art und Weise. Amen. Wir glauben als Glory Life übrigens, wir glauben Gott, wir sind wieder dran an einem ganz neuen Projekt. Ja. Wir sind kurz davor vielleicht, ja, betet dafür, ein Gebäude zu kaufen, ein weiteres Gebäude zu kaufen, Halleluja, mit dem wir unsere Vision für einen Kindergarten verwirklichen können, einen christlichen Kindergarten, da sind wir schon länger dran, und mit dem wir auch die Vision verwirklichen können, ein Gästehaus zu haben für Bibelschüler, weil wir wollen eine Vollzeit-Bibelschule anfangen bei Glory Life, und dafür brauchen wir ein Gästehaus, dass Leute da auch für 9 Monate oder wie viel, 3 Monate, wie lange auch immer da wohnen können. Und wir sind kurz davor. Das sieht sehr gut aus, das sieht wie vorbereitete Werke aus, das ist auf uns zugekommen, wir sind dem nicht hinterhergelaufen, sondern es ist auf uns zugekommen. Ich sage nicht, wo es ist, wenn du eine Vermutung hast, wo es ist, sag es niemand, das darf man momentan nicht erzählen, das könnte sonst das Ganze gefährden, also nicht irgendwas spekulieren, aber es ist wirklich top. Und ich bin gerade wieder dabei, ich habe jetzt eine Weile lang, wir hatten jetzt den Anbau hier im Café, aber seither hatten wir kein größeres finanzielles Projekt. Also, das ist immerhin schon 6 Monate, dass wir kein größeres finanzielles Projekt hatten. Halleluja. Also sagt auch Gott hier zu mir und zu uns allen, sagt, hey, erheb deine Augen und sieh, weil das ist ein Projekt, das ist wirklich ein richtiges Gebäude, richtig. Das Grundstück ist nochmal etwa halb so groß wie unser Grundstück, das wir hier haben. Also das ist schon was. Ja. Okay, mehr sage ich jetzt nicht. Aber glaubt mit dafür. Ja. Glaubt mit dafür. Hebt eure Augen auf und seht, was Gott für uns hat. Mächtiges hat er vor. Halleluja. So, und in diesem Bewusstsein auch für dein persönliches Leben darfst du jetzt hineinsehen in aller Freiheit. Wie gesagt, wir geben dir einmal durch. Und wenn du einfach dich da, wenn du das jetzt nutzen möchtest, tu einfach die Verpflichtungserklärung mit dem Stift. Bitte nicht den Stift mit nach Hause nehmen, sonst werden sie immer weniger. Dann können wir unser neues Gebäude nicht finanzieren. Tu es einfach die Verpflichtungserklärung rein oder tu das, was du in bar hast, tu es einfach rein. Wenn du über Livestream zuschaust, tu das, was er dir zeigt, einfach mit den Möglichkeiten, die angezeigt sind, in Jesu Namen. Halleluja. Okay, und während ihr es durchgebt, möchte ich euch noch ein paar Infos weitergeben. Und zwar zum einen, du bekommst noch während dieses Wochenendes, bekommst du meine Bücher alle für 1 Euro günstiger. Wenn du möchtest, dass ich dir eine Widmung irgendwo reinschreibe, darfst du gern zu mir nach vorne kommen, dann schreibe ich dir was rein. Ich habe es gestern Abend schon angesagt, es gibt 5 Bücher von mir, Reise in die Herrlichkeit. Das ist wirklich ein Aktivierungsbuch, wirklich in einer neuen Ebene, einer neuen Dimension. Dann Söhne der Herrlichkeit, ihr könnt es einblenden, auch die verschiedenen Bücher, da muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Blendet einfach die Folie ein mit den Büchern von mir. Ja, könnt ihr einfach am Büchertisch schauen. Reise in die Herrlichkeit, Söhne der Herrlichkeit, im Zentrum der Herrlichkeit, die Wiederherstellung aller Dinge und 50 Herrlichkeitslebenslektionen. Ist da jemand oben? Genau. Okay. Ja, gibt es auch in verschiedenen anderen Sprachen die Bücher. 3 Bücher gibt es auf Englisch. Also das erste Buch gibt es in 7 verschiedenen Sprachen. Also schau einfach hinten am Büchertisch, was es alles gibt und deck dich ein einfach mit den Büchern, dann hast du eine gute Grundlage. Außerdem, also die sind reduziert an diesem Wochenende, alle um 1 Euro jeweils reduziert. Das gleiche gilt für die CDs von Irina, Lobpreis-CDs sind reduziert um 1 Euro und wenn du die 3 neuesten kaufst im Dreierpack, genau die 3 ersten, dann gibt es die für 33 Euro anstatt 36, normal kostet es 12,50, genau. Kostet nur 12? Dann ist in dem Fall, okay, jedes 1 Euro billiger, okay, alles klar. Dachte immer, die kosten 12,50 Euro, okay. Viel zu billig, ja. Aber, okay. Und es gibt das Sonderangebot auch nach wie vor für unsere Glory Life Schule, könnt ihr auch einblenden. Ihr könnt ja an unserer Glory Life Schule sowohl live hier vor Ort teilnehmen, immer Donnerstagabend sind es 2 Lehrstunden, die wir hier haben mit Lobpreis und so weiter. Aktivierung, das ist eine praxisorientierte Bibelschule, das ist nicht einfach nur, dass wir die Bibel durchgehen von Mose bis Offenbarung, sondern da geht es wirklich um Aktivierung. Das sind 3 Schwerpunkte dieser Schule oder 3 Säulen dieser Schule. Bewusstseinsbau, wer wir sind in Christus, was wir sind, was wir haben und so weiter. Aktivierung, also konkrete praktische Übungen, auch Heilung zu aktivieren, Befreiung, Prophetie, Worte der Erkenntnis, alle möglichen Dinge, Evangelisation ist auch ein wichtiger Schwerpunkt. Werner Nachtigall ist auch in der Schule immer wieder, preist den Herrn und aktiviert uns und einfach die ganze Bandbreite wird da aktiviert, ganz konkret in deinem Leben. Also nutz diese Gelegenheit, da dabei zu sein. Wenn du dich anmeldest für die Schule, ich habe noch nicht die 3 Grundlagen gesagt. Genau, die erste Grundlage ist einfach biblische Grundlagen. Zweitens Bewusstseinsbau, wer wir sind in Christus. Drittens Aktivierung, praktische Aktivierung. Okay. An diesem Wochenende, wenn du dich an diesem Wochenende anmeldest, gibt's gleich ein bisschen Musi dazu. Wenn du dich an diesem Wochenende anmeldest, dann wird dir die Anmeldegebühr erlassen von 40 Euro für Einzelpersonen, 60 Euro für Ehepaare, musst du nicht bezahlen. Du musst dich aber bis spätestens nächsten Mittwoch angemeldet haben. Aktuell haben wir so gut 650 Schüler. Wenn du einfach auch von weiter her kommst, ist das deine Gelegenheit, wirklich mit Glory Life, mit dem Strom von Glory Life verbunden zu sein. Denn durch den Schuldownload bist du gleichzeitig auch verbunden mit dem kompletten Download von Glory Life. Das heißt, du bekommst sämtliche Videos von Glory Life regelmäßig zur Verfügung gestellt, auch MP3s, kannst nebenher hören beim Joggen oder wie auch immer, die Sonntagsbotschaften, die Konferenzen, die verschiedenen Standorte, wo wir sind, kannst du all diese Botschaften, die da sind aus Hamburg oder wo auch immer her, kannst du da nachhören, wenn du in diesem Download mit angemeldet bist. Also, nutz die Gelegenheit, da dabei zu sein. Und dann noch ganz wichtig, unsere nächsten größeren Termine sind jetzt in 3 Wochen haben wir wieder Herrlichkeits- und Wunderwochenende. Und das wird auch was ganz Besonderes wieder, weil da haben wir Samstag wieder unsere Heilungsräume. 3 Räume, das geht nach dem Konzept von John G. Lake. Die Heilungsräume ist Spokane, Washington. 3 Räume, durch die du durchgehst. Ja, das ist eine super Gelegenheit auch für Leute, die vielleicht mit dem Thema Heilung sich noch ein bisschen schwer tun oder so. Einfach da sich länger einweichen zu lassen, Gebet zu empfangen, ermutigt zu werden. Wie behalte ich auch meine Heilung? Und so weiter. Also wenn du Leute hast, die vielleicht auch noch nicht gläubig sind oder noch nichts mit dem Thema Heilung sonst zu tun hatten, lad sie da ein an diesem Wochenende. Samstag ab 15.30 Uhr sind die Heilungsräume. Du musst dich anmelden, dann bekommst du eine Uhrzeit zugeteilt, wann du in den Heilungsraum kommst, weil das ist immer im Halbstundentakt. Irgendwann zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr geht es für dich los und dann gehst du durch diese 3 Räume, wirst da schon geheilt. Und am Sonntagmorgen, da musst du dich nicht anmelden, da haben wir dann wieder Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, so wie heute hier. Und da geht's dann nochmal voll drauf. Ja? Also nutzt diese Gelegenheit, Herrlichkeits- und Wunderwochenende, 17. bis 18. August. Haben wir da keine Folie dafür? Nee, haben wir noch nicht. Okay, müssen wir noch machen. Gut. Und dann das nächste große, längere Wochenende, das wir haben, ist wieder im Oktober, 24. bis 26. Oktober, mit Catherine Ruanala aus Australien, Steve Swanson aus Amerika. Das wird richtig mächtig auch wieder werden. Das wird auch wieder ein Ding setzen im Geist, wirklich. Nutzt diese Gelegenheit. Du musst dich da anmelden. Es kostet nichts. Alle unsere Konferenzen sind immer kostenlos, aber du musst dich anmelden, damit wir vorher das wissen. Okay, gut. Ja, dann gibt's genau die Bücher von Werner Nachtigall, müssen wir auch noch erwähnen nochmal. Der hat ja auch einige Bücher geschrieben. Gestern hat er schon einiges davon erzählt. Also dieses Buch kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen. Das ist wirklich ein praktischer Leitfaden. How to go. Ja, praktischer Leitfaden, mit Menschen über Gott zu sprechen. Du hast gestern gehört, Werner Nachtigall gibt dir eine Geld-zurück-Garantie. Die sieht so aus, wenn du 3 Monate lang das umgesetzt hast, was in diesem Buch steht, und du hast keine Menschen zu Jesus geführt, du hast wirklich das umgesetzt, 3 Monate lang, und du hast keine Menschen zu Jesus geführt, dann gibt er dir dein Geld zurück. Das ist doch was. Amen. Wie viel Bücher hast du schon wie viel Geld hast du schon zurückgegeben? Noch nichts. Halleluja. Also, super stark. Und dann diese ganzen kleinen Büchlein sind auch super Tools für Evangelisation, für deine Nachbarn, Freunde, Bekannte, Verwandte, one-on-one. Ja, die effektivste Evangelisationsmethode ist immer noch persönliche Evangelisation im persönlichen Umfeld. Und da hat Werner und sein Team, die haben wirklich super Bücher geschrieben, sind modern, das sind eben nicht solche alten Traktate. Ja, wir hatten das auch früher da irgendwie so, die Gräuel der Hölle, willst du ihnen entfliehen oder irgendwie sowas, sondern das sind, und dann auch so irgendwie so völlig altmodisch aufgemacht. Nein, das sind wirklich, wirklich frische Stories und Heftchen, die wirklich auch wertvoll sind. Also nutzt diese Gelegenheit, deck dich ein am Büchertisch und nimm mit, was du tragen kannst. Man kann natürlich auch nachbestellen, in Berlin ist ja nicht weit, also das kriegst du hin. Okay, gut, preis den Herrn. Ja, dann möchte ich an der Stelle vielleicht auch noch mal gerade all unseren Mitarbeitern danken, ganz besonders, die dieses Wochenende möglich gemacht haben, weil es war ja einiges zu tun, auch unser Open-Air-Gottesdienst gestern, einiges an Vorbereitung. Alle, die an diesem Wochenende mitgedient haben, in irgendeiner Funktion, praktisch, Heilung, was auch immer, Gebet, irgendwas, steht ihr einfach mal auf, wir wollen euch einfach mal sehen und beklatschen. Halleluja, das ist super, wunderbar, wunderbar, natürlich. Halleluja. Vielen Dank euch für euren wunderbaren Dienst. Und dann wollen wir natürlich auch ganz besonders nochmal ehren unseren Gastsprecher an diesem Wochenende, Werner Nachtigall. Halleluja. So ein Vorrecht, dass du da warst. Halleluja. So stark, du hast uns wirklich begeistert. Einfach wirklich der Hammer. Vielen, vielen Dank für deinen wunderbaren Dienst. Und Gott segne dein Team und auch die ganze No Limit und Go Movement und so weiter und alles, was du weltweit tust. Am Montag geht's schon wieder weiter nach Dresden. Ja. Und dann sind sie am nächsten Freitag sind sie in Stuttgart, Schlossplatz, kleiner Schlossplatz mit ihrem Go-Team. Ja. Also kleiner Schlossplatz, Stuttgart, nächsten Freitag 15 bis 19 Uhr. Seid dabei, nutzt die Gelegenheit. Das sind 50 Leute von Ihnen, die da kommen. Könnt ihr mit dazukommen, da könnt ihr gleich mitlernen. Also Sabrina, euer Team. Team zum Beispiel, ja, aber auch jeder, der dazukommen will, nutzt die Gelegenheit, das ist eine super, super Sache. Halleluja. Okay, lass uns doch mal alle zusammen aufstehen. Ich habe noch was ganz, ganz Wichtiges. Wir warten noch hier mit den Sachen da. Ja, Halleluja, weil es gibt noch was Wichtigeres. Weiß den Herrn. Ich möchte einfach jetzt an der Stelle, jetzt ist nicht der Moment, aufs Klo zu gehen, jetzt ist nicht der Moment, rumzuschauen oder irgendwas, sondern jetzt schließ einfach mal nochmal deine Augen. Und ich möchte dir einfach am Ende dieses Gottesdienstes konkret eine Frage stellen. Ich möchte dir die Frage stellen, hast du die Gewissheit in deinem Herzen, die Sicherheit in deinem Herzen, dass wenn du heute sterben würdest, dass du dann in Ewigkeit bei Gott wärst, dass du dann errettet wärst? Hast du die Gewissheit in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist? Oder bist du vielleicht heute Morgen hier und du hast vieles mitbekommen und du hast jetzt diese ganzen Wunder gesehen, die passiert sind im Lauf des Gottesdienstes. Aber für dich ist es so, wie wenn du dich noch wie abgeschnitten fühlen würdest von all dem, was hier passiert. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es im Wesentlichen drei mögliche Gründe. Der entscheidende Punkt ist immer, von Natur aus, von Geburt an, von natürlicher Geburt an, sind wir alle getrennt von Gott. Weil Adam hat gesündigt, es war der Sündenfall. Und dadurch sind wir alle unter die gleiche Sünde gekommen. Vielleicht bist du irgendwie christlich aufgewachsen, in irgendeiner Form. Trotzdem brauchst du eine persönliche, die Bibel sagt es, eine persönliche neue Geburt. Du musst von Neuem geboren werden. Ein neuer Mensch werden in Christus, weil ohne ihn, ohne Jesus als unseren Erlöser in unserem Leben, ohne eine persönliche Beziehung zu ihm, sind wir alle immer noch unter dem Sündenfall. Und Sünde trennt von Gott. Und deswegen, vielleicht bist du hier und du hast noch nie ganz bewusst, das ist die eine Möglichkeit, du hast noch nie ganz bewusst in deinem Herzen Jesus als deinen persönlichen Erlöser und Herrn eingeladen. Du hast ihn noch nie um Vergebung deiner Schuld gebeten. Du hast noch nie sein Blut in Anspruch genommen, dass es dich reinigt. Du bist noch nie diesen Schritt gegangen, ja. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem bekenne ich mich vor meinem himmlischen Vater. Du hast vielleicht irgendwie gesagt, ja, ich glaube an Gott, aber das behalte ich für mich. Ja, das funktioniert nicht. Ja, und du bist heute hier und du hast nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du mit ihm verbunden bist und wenn du heute stirbst, wärst du bei ihm. Vielleicht hast du noch nie Jesus bewusst in dein Leben aufgenommen, weil die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, du musst bewusst diesen Schritt gehen, du musst bewusst mit deinem Mund, sagt auch die Bibel, mit deinem Mund bekennen, dass er dein Herr sein darf. Du musst ihn bewusst um Vergebung deiner Schuld bitten. Und dann kommt er und dann nimmt er dich mit sich zum Vater und in diese Gemeinschaft mit Gott. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich jetzt gleich mit dir und für dich persönlich beten. Und ich möchte dich gleich bitten, dass du deine Hand mir als ein Zeichen hebst, sodass ich sehen kann. Aber bevor du das tust, möchte ich noch eine zweite Gruppe von Menschen ansprechen. Vielleicht bist du hier und du hast mal Jesus in deinem Leben aufgenommen. Du hast mal ein solches Gebet auch gesprochen, aber du bist wieder davon weggekommen. Du hast dich wieder wegbringen lassen durch den Alltag, durch die Dinge des Lebens oder vielleicht durch Enttäuschung, Frustration. Vielleicht hat Kirche dich frustriert. Vielleicht hat ein Pastor dich frustriert. Was auch immer, egal was es ist. Aber du bist wieder von diesem Weg mit Jesus abgekommen. Heute ruft er dich zurück an sein Herz. Und wenn du sagst, jawohl, das bin ich und ich möchte neu anfangen, das ist ein neuer Anfang für dich, dann möchte ich auch gleich mit dir und für dich persönlich beten. Und das Dritte ist, wenn du weißt, da ist Sünde in meinem Leben, das sind konkrete Dinge, die trennen mich von Gott und ich habe das noch nicht bekannt, ich bin das noch nicht losgeworden, aber ich möchte davon Befreiung haben, dann möchte ich auch mit dir und für dich persönlich beten. Wenn eine dieser drei Dinge auf dich zutrifft, du sagst, ja, Pastor Georg, bete da mit mir und für mich, gerade jetzt, dann einfach da, wo du bist. Du möchtest einfach ins Reine kommen mit Gott. Du möchtest nicht hier nach Hause gehen und sagen, oh, ich habe die Gelegenheit verpasst. Ich habe die Gelegenheit verpasst, diesen Schritt zu gehen. Wenn du hier bist und du sagst, jawohl, das bin ich. Ich möchte, dass du da mit mir und für mich betest. Dann da, wo du bist, gib mir einfach jetzt ganz schnell ein Zeichen. Streck deine Hand aus, so weit, dass ich sehen kann. Ja, Gott sieht deine Hand dahin. Ich sehe sie auch. Da ist deine Hand. Das ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Auch da auf der Empore. Gott sieht deine Hand. Auch dort hinten auf der Empore. Überall im Raum gehen die Hände hoch. Gott sieht deine Hand. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Es geht nicht darum, Menschen zu gefallen. Es geht auch nicht darum, einer Gemeinde beizutreten, sondern es geht um deine persönliche Beziehung zu Gott. Halleluja. Jesus ruft dich und wir wollen dich einfach mit hineinnehmen jetzt in ein Gebet, mit dem du ganze Sache machst mit Jesus, mit dem du dich entscheidest, Vergebung deiner Sünden zu empfangen und neu anzufangen mit ihm. Halleluja. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das? Dann streck einfach noch deine Hand aus. Halleluja. Halleluja. Streck nochmal alle eure Hand aus, die sich gerade gemeldet haben, sodass ich sehen kann, wo ihr überall seid. Ja, ja, okay, überall. Halleluja. Preist den Herrn. Pass auf, ganz schnell. Ihr alle, die eure Hand gehoben habt, kommt ganz schnell hier zu mir nach vorne. Ich möchte einfach hier mit euch beten. Ich möchte mit euch ein Gebet sprechen, euch auch persönlich die Hand auflegen. Also nutzt jetzt die Gelegenheit, auch wenn ihr auf der Empore seid. Kommt ganz schnell einfach nach unten, geht einfach kurz durch das Treppenhaus, kommt nach unten, kommt hier nach vorne. Herzlich willkommen. Komm, komm ruhig zu mir, genau. Darf ich dir die Hand schütteln? Herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Super. Komm nur hier. Genau, stell dich einfach so nebeneinander, dann kann ich besser für euch beten gleich. Herzlich willkommen. Herzlich, komm ruhig darüber. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ihr seid, genau, ihr seid Mitarbeiter. Okay, von der Empore seid ihr schon unten? Nein, wahrscheinlich noch nicht ganz. Herzlich willkommen. Super, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ist noch jemand da? Ja, genau, komm schnell nach vorne. Komm schnell nach vorne. Genau, da hinten ist noch jemand. Halleluja. Gebt mir nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Genau, ihr dürft also ihr wollt ja, okay, geht einfach da hinten durch, dann könnt ihr euch da daneben stellen, genau. Herzlich willkommen, wunderbar, wunderbar. Ich heiße euch hier und kurz herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Halleluja, herzlich willkommen auch, schön, dass du da bist. Halleluja, heute ist Neuanfang. Preist den Herrn, danke Jesus. Danke Jesus. Lasst uns alle, die immer im Raum sind, lasst uns alle unsere Augen schließen. Und insbesondere ihr hier vorne. Ich möchte jetzt einfach laut ein Gebet vorsprechen. Und die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dann werden wir errettet. Und deswegen möchte ich es dir laut vorsprechen und du sprichst mir es einfach laut nach, dieses Gebet. Und jeder, der im Raum ist und sagt, ich möchte einfach zur Unterstützung des Mitsprechen, sprich's einfach mit. Lass uns einfach zusammen sagen, Vater im Himmel, ich komme zu dir, weil ich möchte, dass meine Trennung von dir aufgehoben wird. Danke, dass du Jesus Christus gesandt hast, als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Danke, dass er wegen meiner Sünde am Kreuz gestorben ist. Und wieder auferstanden ist aus den Toten, um mich richtig zu stellen. Herr Jesus Christus, ich empfange dich jetzt als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Ich sage ja zu deinem Erlösungswerk. Und in deinem Namen bitte ich den Vater im Himmel um Vergebung für alle meine Sünde. Alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir, Vater, durch das Blut Jesu Christi. Herr Jesus Christus, ich empfange jetzt deine Vergebung. Danke, dass du mir nicht nur vergibst, sondern mich auch reinigst jetzt von allem, was mich von Gott getrennt hat. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Komm in mein Herz. Lass mich jetzt von Neuem geboren werden. Wasche mich. Mach mich zur neuen Schöpfung. In Christus. Amen. Amen. Und jetzt lege ich euch einfach kurz die Hand auf. Werner, möchtest du auch mit Hände auflegen? Ja, super. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für dein Wirken im Leben meiner Schwester. Ich danke dir, Herr, für deine Liebe, Herr. Danke dir, Herr, dass du sie gerufen hast und dass du dir heute zusprichst. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Gnade und Güte. Du gehörst mir und nichts und niemand kann dich mehr trennen von meiner Liebe. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Neu. Neu. Danke, Herr, dass versiegelt ist, Herr. Dein Werk versiegelt ist in ihr, Herr. Sie neu geschaffen ist in Christus Jesus jetzt, Herr. Herr, zu den guten Dingen, die du vorbereitet hast, dass sie nur noch da drin gehen muss, Herr. Danke, dass sie sich fallen lassen kann, Herr, in deine Liebe, Herr. Und wissen kann, du bist mit ihr. Wer kann gegen sie sein, Herr? Danke, Vater. Danke, Vater, für die Waschung deines Blutes, Herr. Danke, Herr, für die Waschung, Herr, des neuen Lebens, Herr. Danke, Herr, dass es in dir nichts gibt, was unmöglich ist, Herr. Ja, du sagst es, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünde vergibst und uns reinigst. Das heißt, du sorgst dafür, dass nichts mehr davon zu sehen ist, nichts mehr davon wahrgenommen werden kann, uns niemand mehr anklagen kann, Herr. Danke, Jesus, dass du für uns eingetreten bist. Du wurdest für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in dir. Danke, Jesus, für dieses Werk, Herr. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit, Herr. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für dein neues Wirken. Guck, da ist ein Taschentuch. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke für Klarheit. Danke, Herr, dass dein Geist seinem Geist Zeugnis gibt, Herr. Dass nichts und niemand ihn mehr trennen kann von deiner Liebe, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Werk, Herr. Danke, Jesus, Herr. Oh, danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Danke für deine Liebe, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, wir danken dir für jeden Einzelnen, Herr, der hier nach vorne gekommen ist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass diese Namen eingeschrieben sind in das Buch des Lebens, Herr, im Himmel. Von diesem heutigen Tag an spätestens, Herr, ist dieser Name eingeschrieben, Herr. Und danke, Herr, dass an diesem letzten Tag, wenn wir alle vor dir stehen werden, Herr, Herr, dass sie deine Stimme hören werden, Herr. Und du sagst, Jesus, ja, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Der gehört zu mir, die gehört zu mir. Danke, Jesus, für diese Gewissheit. Halleluja. Ah, wir preisen dich. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ihr dürft euch einfach dann, wenn für euch gebetet worden ist, dürft ihr euch einfach mal kurz umdrehen, weil hinter euch sind noch ganz liebe Freunde von mir, die einfach noch bereit sind, auch für euch persönlich noch weiter zu beten. Gerne. Super. Halleluja. Und die einfach, wenn ihr das möchtet, noch gerne mit euch rüber in den Gebetsraum geht, oder in den Gebetsraum? In Jugendgottesdienstraum, genau. Einfach. Gebt mir mal noch einen kräftigen Applaus. Dann, die wollen euch auch noch was Kleines schenken. Wenn du über Livestream zuschaust und du hast dieses Gebet heute mitgebetet, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, dann schreib uns einfach eine E-Mail und lass uns wissen, einfach ein wunder@glorylife.net, sag uns einfach, hey, ich habe dieses Gebet mitgebetet und ich weiß jetzt, dass ich eine neue Schöpfung bin durch Jesus, ja, dann lass einfach uns das wissen. Und wir wollen dir einfach auch das Geschenk zuschicken, das die hier live vor Ort bekommen, und wollen einfach mit dir auch den Kontakt knüpfen. Halleluja. Wow, so wunderbar. Amen. Heb deine Augen auf und sieh. Die Felder sind weiß zur Ernte. Amen. Halleluja. Heb deine Augen auf und sieh, das sind Wunder vorbereitet für die Christen, für die Söhne und Töchter Gottes, wenn sie hingehen und das Evangelium verkünden wie nie zuvor. In Jesu Namen. Das sind Wunder vorbereitet für dich in deinem Leben. Danke, Jesus.